Gut, starten wir. Hallo, herzlich willkommen zum Murstrom-Podcast, dem Podcast rund um Technologie und Gesellschaft, direkt aus Graz. Ja, wie üblich sitzen wir heute wieder im Spektral, im Medienraum, im Keller unten. Und ja, kommen wir vielleicht ganz kurz, bevor wir zum Thema kommen, zur Vorstellung. Wie üblich sitzen vor dem Mikrofon wieder der Stefan. Hallo. Und ich, Marc. Und wir haben heute wieder zwei Gäste hier, die wir jetzt gleich ausfragen werden. Aber die Gäste sollen sich vielleicht erstmal kurz vorstellen. Wir haben einerseits den Jürgen da. Hallo. Und den Jörg. Hallo. Es geht ums Barcamp Graz heute. Wir wollen euch diese Veranstaltung ein bisschen näher bringen und euch ein bisschen was dazu erzählen. Und vielleicht kurz Disclaimer davor, wir sind alle vier im Orga-Team dieses Jahr vom Barcamp Graz. Also nicht, dass da irgendwelche Murstrom-Leaks irgendwann gibt, die dann uns das vorwerfen. Genau, wollen. Also, wir stehen auch für Wahrheit, Transparenz und Fairness. Ja, mindestens. Drum sollte man das Gut, bleiben wir schon fast beim Thema. Das heißt, gar kein Whistleblowing möglich. Nein. Wenn das Material online geht, das wir vorher aufgenommen haben, dann... Okay, vielleicht doch. Okay, ja, also man darf schon sagen, wir kennen uns alle ganz gut und wir sind eigentlich alle beim Barcamp in der Organisation dabei, also auch Marc und ich sind Teil der Organisation. Wir werden aber trotzdem versuchen, die Moderation und den Interviewpart zu übernehmen und den beiden Gästen die Antworten zu überlassen. Ja, genau. Jürgen, möchtest du? Oder anfangen, mich kurz vorstellen? Genau, ja. Gerne. Also mein Name ist Jürgen Brüder. Ich bin Co-Founder von einem österreichischen Startup, das heißt Xier. Und ich bin deswegen im Barcamp das erste Mal im Orga-Team. Also ich bin großer Barcamp-Fan, war die letzten Jahre auf allen Barcamps, die irgendwie in der Umgebung waren und irgendwie in meinen Bereich gefallen sind. Und ich wollte einfach was zurückgeben zur Community dieses Jahr und habe mir gedacht, hey, schreibst du mal den Marc, ob die nicht wen brauchen zum Aushelfen. Und jetzt bin ich im Core-Team und arbeite fleißig mit und es macht sehr viel Spaß und Freude. Mhm. Ja, dann übernehme ich gleich, also der Jörg, Simon nochmal. ich arbeite am NoCenter, das ist so eine Forschungsgesellschaft im Bereich von technischem Wissensmanagement. Kann man sich nichts meistens darunter vorstellen, aber vielleicht ist er nicht so wichtig. ich habe dort schon vor recht langer Zeit begonnen, mich mit mobilen Devices zu beschäftigen, Android, iOS-Entwicklung und Ähnlichem. Und bin dann zum Barcamp gekommen, ähnlich wie der Marco gleich ganz am Anfang dabei. Und das war mehr Zufall. Ich war, glaube ich, bei einem Webmontag damals. Dann hat der Ulrich gesagt, wir machen ein Barcamp. Dann habe ich gesagt, cool, könnte man denn vielleicht ein Mobile Camp dazu machen? Und der Ulrich gesagt, ja, das wird gut passen. Und seitdem gibt es es. Das ist die Geschichte. Genau. Klassische Barcamp-Geschichte. So gesehen eine klassische Barcamp-Geschichte. Also eine Idee und dann wird's gemacht. Genau. Und dann haben wir begonnen, das zu machen. Und seitdem gibt's den iCamp-Teil, der eben mobile Technologien. Mhm. Genau, du hast dich schon gerade angesprochen, das Barcamp gibt's seit 2010, glaube ich. Genau, es hat einmal ans vorher gegeben, ein großes. Das hat der Herwig Rollett noch organisiert. Das war 2007. Dann war nix und dann 2010 gibt es eigentlich das jetzige Barcamp. Das große. Ja. Vielleicht bevor wir da ein bisschen reingehen in was ist denn Barcamp und wie ist es zustande gekommen hier in Graz, noch den Termin ankündigen vom Barcamp 2013 hier in Graz, damit wir das nicht verlieren. Ich weiß das auf jeden Fall. Ja, dann sag. Ich hebe mein Handy aus. Vom 26.04. bis 28.04. Genau. Das ist Freitag, Samstag, Sonntag. Genau, Freitag, Samstag, Sonntag. An der FH Joanneo in der alten Poststraße 152, glaube ich, war das. Das ist super, genau. Wie der das macht. Im blauen Gebäude. Im blauen Gebäude. Genau, das ist auch direkt die Straßenbahn. Haltestelle davor. Alte Poststraße ist genau. Das, glaube ich. Bei den Journalisten und Informationsdesignern, weiter. Oder? Das sind ja schon auch noch so ein Infodesigner, ja, genau. Ja. Genau, ja. Da sollte man vielleicht vorher abklären, was ein Barcamp jetzt mal genau ist, falls jemand zuhört, der es nicht weiß. Das ist ja eigentlich so die wichtigste Frage überhaupt bei Barcamps, die man ja immer wieder hört. Was ist ein Barcamp? Weil das ist ja doch ein relativ offenes Konzept und dadurch ein bisschen schwieriger zu kommunizieren. Was ist deiner Meinung nach Barcamp, Jürgen? Oh. Also für mich, also die typische Definition davon ist, dass es eine Unkonferenz ist. Also man trifft sich zu gewissen, man weiß ja, es gibt jetzt zum Beispiel, wie das Simon vorher gesagt hat, Entschuldigung. Kein Problem, ich bin's cool. Ah, wie der Jörg vorher gesagt hat, da sieht man das. Die schneiden wir aus. Ne? Ja. Also wie du vorher gesagt hast, ein gewisses themenspezifisches Barcamp in dem großen Barcamp, zum Beispiel Mobile, also geht man mal dorthin mit einem Gedanken, okay, möchte mich dort Sachen zum Thema Mobile ein bisschen anhören, aber es ist eine Unkonferenz, das heißt, wir haben keinen Plan vorab angekündigt oder so, was es für Sessions gibt oder wie das abläuft. Wir wissen, wir treffen uns zu einer gewissen Uhrzeit an jedem von diesen drei Tagen, treffen uns dort in einem großen Raum, in so einem Gemeinschaftsraum und machen uns dann alle Besucher untereinander aus, was an dem Tag uns interessiert, was die Besucher, die da sind, einbringen können. Das heißt, der eine ist zum Beispiel Spezialist im Thema Mobile, der andere kennt sich vielleicht mehr in Webentwicklung aus. Und jeder kündigt das in einer kurzen Vorstellungsrunde an und dann können wir ungefähr so rausfiltern, was für Expertise da ist. Jeder, der sich bereit erklärt, eine Session zu machen, schlägt seine Session vor. Und dann wird eben so ein Sessionplan erstellt und dann hat man eben den Stundenplan praktisch für den ganzen Tag, was dann eben passiert. Und das ist also sehr integrativ, interaktiv, sehr spontan und gerade deswegen macht es wohl so Spaß. Mhm. Wie kann man sich dann so eine Session an sich vorstellen? Was sind da so die wichtigen Punkte? Was macht jetzt eine Session anders als wie eine Keynote bei einer großen wissenschaftlichen Konferenz zum Beispiel? Ich glaube, an sich kommt das ein bisschen darauf an, der die Session haltet. Eine der Sachen ist sicher mal, das klingt jetzt ein bisschen schroff, aber die Session ist wahrscheinlich interessant. Ja. Dadurch, dass die Leute drüber abstimmen, was sie hören wollen und kommen dann jetzt nicht hochgestochen wissenschaftliche Themen rein oder extrem Marketing-Themen, sondern die Gruppe sagt, das würde mich interessieren, einer sagt, das könnt ihr erzählen und irgendwas voll aus dem Leben griffen an Problemen, darüber wird geredet. Ja. Das heißt, ich glaube, das wirklich eine der Sachen ist, dass sie meisten Sessions sind, wo die Leute, die da drinnen diskutieren, ein echtes Interesse daran haben. Vom Stil her ist es unterschiedlich. Wir haben bei Barcamp immer wieder so zwei Fraktionen bei den Feedbackgruppen am Ende. Die sagt die eine immer, also es sind zu viel Frontalvorträge und die andere sagt sie mögen dieses Gruppenarbeiten gar nicht so unbedingt, die haben gerne die straighten Vorträge, das heißt, man kann beides haben. Wir nehmen uns seit Jahren immer vor, dass wir das labeln, dieses Jahr sollten wir das vielleicht tun. aber geben tut's beides, ja, also direkt Vortrag, mehr Workshop-artig. Generell gibt's die Aussage, man macht ein Barcamp ist das, was du daraus machst, das heißt, wenn du mehr diskutieren willst in einer Session, dann ist das in vielleicht leichter möglich in so einem ungezwungenen Rahmen wie ein Barcamp, als wenn jemand bei einer Keynote rausrufen würde. Es kommt vielleicht komisch. Stimmt. Und damit wir die Themen eben besser einteilen können, haben wir das Barcamp in sogenannte Tracks gegliedert, die jeweils einen recht grob angeschnittenen Themenschwerpunkt haben. Über die werden wir wahrscheinlich später eben im Detail reden, was es da alles für Schwerpunkte gibt. Einen haben wir schon verraten. iCamp, also genau. Wo es sehr wahrscheinlich mehr um Mobile-Entwicklung gehen wird und da kann man dann einfach alle Sessions reinpacken, die halt im weiteren Sinne dazu passen. Mhm. Ja. Genau, vielleicht ganz kurz, iCamp ist ein historischer Name, weil wir einfach sehr früh damit gestartet haben. Generell sind wir sowohl an Android, Mobile, Web-Development oder was auch immer interessiert und falls jetzt jemand im Podcast und dieses i davor hört, nicht abschrecken, zum Beispiel letztes Jahr war der Mario Zechner da, wird dieses Jahr wahrscheinlich wiederkommen, der Entwickler von libgdx, das ist einer der populärsten 2D-Android Engines für Spiele. Und ähnliche Leute werden dieses Jahr sicher auch kommen. Also es ist für alle was Spannendes dabei. Mhm. Ja, dann vielleicht eh ein bisschen, bevor wir dann zu den einzelnen Camps, was für 2013 geplant ist, kommen, ein bisschen die Geschichte, warum, was ist denn Barcamp, haben wir jetzt also vom Ablauf her ein bisschen erklärt, woher kommt der Name, ist also eine spannende Frage, die immer wieder kommt, und was ist das für, ja, für Bewegung oder für, wie hat sich das entwickelt in den letzten Jahren, das Format? Also woher der Name kommt, kann ich erzähle dauernd, also kann ich das... Genau, ja, ich habe zwei Geschichten gehört, ich bin gespannt, welche du erzählst. Also die Geschichte, die, glaube ich, euch im barcamp.com.org, was auch immer, Wiki steht, ist, glaube ich, ist DDI zumindest, Ken ist... Also vor sehr langer Zeit hat es einmal vor Ewigkeiten in Ancient Times 2000 und irgendwas. Wo Handys noch keine Touchscreens gehabt haben. Ja. Die dunkle Zeit. Die dunkle Zeit, ja. Internet aus der Steckdose kommt. Da hat der, es müsste 2004 rum, weil es war O'Reilly, und zwar zu dem Zeitpunkt, wo auch dieses Web 2.0-Thema von O'Reilly stark definiert worden ist, ja. Haben die tatsächlich ein Camp gemacht, also so wirklich mit Zelten und so Geschichten, ja. Und bei diesem Camp haben sie zum Thema Web 2.0-Technologien Leute eingeladen, die führend in ihrem Bereich sind und da eben sowas wie ein quasi Geek-Treffen schon im Barcamp-Format zu machen. Da hat es halt Barcamp geheißen, da hat es halt Open Space Methode, glaube ich, hat das geheißen, schon eine Theorie dahinter gegeben, und sie haben gesagt, sie machen ein Camp, wo sie dort vor Ort dann verschiedene Themen ausmachen, von den Geeks, die sie auskennen, und dann zusammen drüber reden, ja. Das war super, ist super angekommen, nur gerade wegen den Web 2.0 Gedanken waren einige ein bisschen angepisst, sagen wir so, ja, dass sie nicht dabei sein haben können, weil Friends of O'Reilly nur eben Leute eingeladen hat, ja, ganz, ganz bewusst. Und wenn du nicht eingeladen warst, hast du nicht aufs Camp kommen können. Was ja ein bisschen nett Web 2.0, jeder kann mitmachen und so ist. Und dann haben einige gesagt, ja, das Camp selbst war super, aber machen wir es ein bisschen offener, jeder soll kommen können und entwickeln wir die Idee weiter. Und das Friends of O'Reilly Camp ist abgekürzt das Foo Camp, und weil es eben aus der ID kommt, da ganz am Anfang bei Funktionen lernt man irgendwann eine Funktion Foo, die macht nichts, programmieren, und dann programmiert man Funktion Bar, die ruft Foo aus, ist also die Weiterentwicklung so ein bisschen. Und deswegen haben die das zum Spaß Bar Camp genannt, hat nichts mit Bar zu tun. und da war es dann so, jetzt haben sie gesagt, okay, jeder kann kommen. Dann war die Angst, naja, dann kommt irgendjemand. Und das Barcamp lebt ja gerade davon, dass gute Leute zu dem Ding hinkommen, die wirklich sie auskennen, sodass spannende Diskussionen kommen. Und deswegen haben sie dann dazu die Regeln des Barcamps entwickelt. Unter anderem, eine der Regeln, ein bisschen hart, also man bitte, auch wenn man nicht an was zum Erzählen hat beim Barcamp, kann man kommen, aber eigentlich offiziell eine Regel ist, if this is your first time at the Barcamp, you have to present. Eine Regel, die ich mit Erfolg gebrochen habe bei meinem ersten Barcamp. Eine Regel, die meisten, die ich kenne, mit Erfolg gebrochen haben. Die Idee ist einfach, dass man sich zumindest einbringen sollte. Was wir beim Barcamp Graz zumindest hier machen, ist, in der Vorstellungsrunde muss jeder entweder ein Thema sagen, über was er erzählen kann, oder was ihn interessiert. Aktiv, also nicht einfach nur kommen. Ist zumindest ein bisschen was, ja. Ich sogar, dass ich dass man das nicht so eng sehen soll mit dem, dass man präsentieren soll. Man kann sich auf so viele verschiedene Orten einbringen. Ja. Man kann drüber twittern, man kann andere Leute einladen, genau. Man kann Blogposts drüber schreiben, man kann Fotos machen dort. Obwohl man natürlich auch niemanden auswerfen, wenn er sich einfach nur die Vorträge anhört und beriesen lässt, solange er halt nicht negativ auffällt oder so. Aber bevorzugt ist natürlich für uns, dass neben die Sessions gut sind, dass es auch einen interaktiven Bestandteil gibt, wo man halt zumindest diskutiert. Genau. Und man muss auch kein Experte sein, um jetzt zum Barcamp zu kommen. Ja, jeder ist willkommen, weil gerade da machen wir die Experten, weil gerade da hat man die Chance, dass man Experten aus so vielen verschiedenen Bereichen einfach trifft, ja. Und auch außerhalb von den Sessions einfach mit denen ein bisschen redet beim Bier zum Beispiel am Abend bei der Biersession. Ja. Oder bei einem anderen nicht-alkoholischen Getränk, wenn man möchte. Also einfach netzwerkt, Fragen stellen kann an Experten aus verschiedenen Bereichen. Das finde ich eben auch so spannend am Barcamp. Es ist irgendwie so das Gipfeltreffen einmal im Jahr von allen Machern irgendwie, mindestens in Graz oder so. Alle, die irgendwie an einem coolen Projekt arbeiten, ob es jetzt Open Data ist, Open Street Map, der Webmontag oder so. Allgemein alle irgendwie was sagen, die außerberuflich irgendwas machen oder beruflich was Cooles machen, einfach Leute, die gerne die Ärmel hochkrempeln und was Cooles machen, finde ich, alle trifft man immer dort. Und das ist für mich so wichtig an dem Barcamp. Ne? Das ist für mich das Wichtigste im Veranstaltungskalender im ganzen Jahr immer. Ich glaube so, das Wichtigste ist eh, dass man keine Angst haben muss, bei einem Barcamp zu kommen, sondern es ist sehr, sehr niederschwellig. Jede ist willkommen und passt rein. Und wenn man glaubt, man kennt sich wo nicht so gut aus, kann man sich auch reinsetzen und zuhören. Wobei es eben der Rahmen so vorgegeben ist, dass es möglich ist, überhaupt mitzureden. Ich glaube, das ist eher mal was zentral unterscheidet von anderen Konferenzen. Ganz genau. Und man kommt ja euch manchmal ganz gut rein. Also es waren schon ein paar Mal, habe ich Leute, die... Also ein Freund von mir, der war beim Barcamp 2007 mit dem Herwig damals dabei, damals noch Informatikstudent, ohne wirklich viel Berufserfahrung, ohne ein Projekt, was er nebenbei speziell gemacht hat oder so, der ist einfach einmal gesagt, der schaut sich das an. Und es ist wirklich unglaublich, der hat mir damals dann gleich erzählt, ja, das nächste Mal muss er irgendwas erzählen und war total inspiriert und so. Und das ist unglaublich, was der inzwischen, wie der in der Welt herumfährt und bei jedem irgendwas dazu zu sagen hat. Also es ist vielleicht auch einfach ein ganz guter Funken, dort einmal hinzugehen und das zu erleben. Ja. Also es ist schon, weil sehr, wie soll man sagen, es ist eine energetische Stimmung und es sind sehr motivierte Leute dort. Ja. Das, aber es ist so, dass die Barcamp-Idee eigentlich aus dem IT-Bereich entstanden ist. Ist es dann in Graz, wie das begonnen hat, 2010 auch so gewesen? Weil 2013, heuer, ist ja um einiges breiter aufgestellt. Also 2010, also Frage an mich offensichtlich. 2010, also ich glaube, es ist schon ein bisschen auch damals mehr aus der IT gekommen. Das hat man schon gemerkt. Ja. Also es waren einfach mehr IT-Leute dort. Wobei, auch damals hat es das Design Camp mit dem Tobias Schneider und Jürgen Genser? Jürgen, danke. Jürgen geben. Und gerade das 2010er hat sich sehr ausgezeichnet, dadurch, dass eben nicht nur IT-basierte Design-Sachen passiert sind. Da hat es einen Siebdruck-Workshop und so gegeben. Das war sehr, sehr spannend. Ich glaube auch beim Polit-Camp, da muss ich jetzt fast an die Interviewer kurz fragen. Marc, du hast damals einen Einblick gehabt, das war schon mehr IT. War zumindest geprägt irgendwie, also bis zu einem gewissen Grad war es auf jeden Fall geprägt von der IT, aber ich glaube auch die letzten paar Jahre gab es immer wieder Leute, die auch irgendwie von außerhalb, also nicht aus dieser IT-Blase gekommen sind, sondern irgendwie die irgendwie damit sind. Ich glaube, die Informatiker so wie das haben einfach kennen das Konzept schon mehr und deswegen kannst, wenn du sagst, das ist ein Barcamp, dann gibt es ganz viele IT-affine Leute, die sagen, ha ja, das kennen sie, ist ein cooles Format, da kommen wir vorbei. Und dann sagst du es jemandem aus einer anderen Branche und die hören sich das einmal an und denken, was ist denn das, weil sie noch nie davon waren und noch nie davon gehört haben. Ja. Die assoziieren es dann meistens eben mit einer Bar, wo man hingeht, was trinken. Ja, genau. Und also es ist beim Sponsorsuchen oft die Antwort zurückgekommen, dass eben keine Veranstaltungen, keine Trinkveranstaltungen gesponsert werden von der Firma oder so. Und dann muss man nochmal noch aufklären, worum es eigentlich wirklich geht. Ja. Ja, und ich glaube, deswegen ist es schon IT-affin, also ist es damals sicher gewesen, ist es zum Teil jetzt noch, wobei, wie gesagt, das immer mehr populärer auch in anderen Bereichen wird. Ja, jetzt wollen wir gerade bei den anderen Bereichen sein. Sollen wir mal einfach mal erzählen, was das Angebot ist, das Jahr beim Barcamp an verschiedenen Themen? Ja. Weil wir schneiden immer die einzelnen Camps ein bisschen so an, aber wir haben es nie wirklich noch. Ich glaube, das ist ganz gut, jetzt da ein bisschen die Breite zu zeigen, weil sonst hat man jetzt sicher den Eindruck, da geht es nur um irgendwelche Programmiersprachen und wie mache ich das neue Webprojekt und so. Und es hängt da doch sehr an den Camp selber. Also, genau, also wenn ihr das machen wollt, kommt zum iCamp. Oder die Werkstatt. Billige Propaganda. Genau. Ja, also was gibt es sonst für Camps? Vielleicht kurz davor, also das hat jetzt die letzten paar Jahre immer ein bisschen gewechselt, was für Themenschwerpunkte es dann im Endeffekt gegeben hat. Wir haben 2010 mit den vier traditionellen, den kann man Klassikern, fast sagen, den Klassikern gestartet. Das waren Politcamp, Designcamp, Wissenscamp und iCamp. Und es hat dann im Laufe der Jahre im Absel hin und her gewechselt und es ist was Neues hinzugekommen, wieder was Altes weggefallen und so. Aber vielleicht wollt ihr kurz erzählen, was dieses Jahr alles gibt. Also, wie du gesagt hast, die Klassiker. Wissenscamp ist wieder mit dabei natürlich. Und bei Wissenscamp geht es grundsätzlich um Wissen im weitesten Sinne. Das heißt also Lernen, Wissensmanagement. Auch manchmal Sachen, die vielleicht woanders nicht so gut reinpassen. Ja, aber das Wissenscamp ist das breiteste wahrscheinlich von der Idee her und hat deswegen auch immer, glaube ich, die interessantesten Vorträge, weil es immer oft sehr spezielle Sachen sind. Also ich habe mir immer ganz gerne die Sessions im Wissenscamp angeschaut. Dann haben wir das Politcamp. Wie der Name schon sagt, geht es da sehr um Politik, oft um Netzpolitik, Netzaktivismus auch. Ich erinnere mich, letztes Jahr war die Piratenpartei zu Gast, die sich da gerade formiert gehabt hat in Graz und hat sich da der Masse gestellt sozusagen. Das war auch sehr spannend. Das iCamp, wie wir schon gesagt haben, Schwerpunkt Mobile Development, aber nicht nur. Ja, das ist IT. Grundsätzlich alles, was IT und Softwareentwicklung angeht, war da immer daheim. Auch theoretische Themen. Projektmanagement letztes genau. Jahr. Eine lange Session über Agiles. Markus Bartha ist da immer sehr dahinter. Genau. Der hat, glaube ich, mit dir die Organisation das Jahr, glaube ich, auch wieder, oder? Er macht vor Ort auf jeden Fall die Moderation. Mhm. Da haben wir zusammen eine Session gehalten, die war super. Ja. Hinterm Politcamp stehst du, also der Marc, hauptsächlich. Hinterm Wissenscamp ist der René Kaiser von der FIRM Research. Dann haben wir das Designcamp wieder, das ein neues Orga-Team hat dieses Jahr. Und mit Designcamp geht es weitgehend alles, was eben Design macht, nicht nur jetzt 2D-Design für den Bildschirm, aber grundsätzlich alles auch, soll man sagen, eine Kleiderproduktion. Ich erinnere mich, dass wir mal über diese Solartaschen geredet haben. Da mal eine Session war. Und natürlich auch Fotografie war immer ein großes Thema dort. Und das sind die vier Core-Camps, die auch dieses Jahr wieder mit dabei sind. Aber das Jahr werden sie ein bisschen erweitert, nämlich zum Beispiel durch die Werkstatt, wo der Stefan statt dahinter ist. Wirst du vielleicht noch Detail erzählen, worum es geht? Ich würde vorstellen, dass wir jetzt noch mal eine kleine Runde machen und dann ein bisschen im Detail noch reden, was das drin ist. Das Physio-Camp gibt es dieses Jahr, was um Health und Physiotherapie geht im Speziellen. Dann wird es ein Start-Camp geben, da stehe ich hauptsächlich dahinter, das habe ich das so ins Leben gerufen, was Unternehmertum, Startups und grundsätzlich alle, die irgendein Projekt starten wollen, geht, wo man einfach Erfahrungen mitgeben will oder einfach darüber diskutieren will, was so die Best Practices sind oder so die Fails, auf die man aufpassen muss, einfach. Oder einfach mal über, wie kriegt man Investment eigentlich und solche Sachen geredet, wenn wir sehr viele Experten eingeladen haben dazu. Und ich habe das Gefühl, dass ich irgendeins noch vergessen habe. Ja, ich glaube, das war's. Habe ich alle? Das war's, ja. Cool. Ja. Ich glaube auch. Genau, vielleicht für die Zuhörer, die da jetzt noch nicht so tief drinstecken in der Barcamp-Materie. Wer sich jetzt da irgendwie nicht dazugehörig fühlt zu einem der Themenschwerpunkte, das macht überhaupt nichts. Ihr könnt alle gern vorbeikommen. Es findet sich immer irgendwie Anknüpfungspunkt, wo man mitmachen kann, wo man was machen kann oder fragen kann, wenn es Fragen gibt. Also. Selbstverständlich ist alles kostenlos. Ja. So, der Eintritt ist frei. Wir steuern das Buffet. Es gibt Getränke. Auch die Biersession. Wand ist free wie in Free Beer. Und wir kümmern uns deshalb, glaube ich, auch um Kinderbetreuung. Ja, das stimmt. Wie ich gehört habe. Also ich habe schon ein paar Anfragen gekriegt und weitergeleitet. Genau. Also auch da soll es dieses Jahr einen Platz geben für jemanden, der niemand trotzdem auf die Kinder schauen. Ja, also gerade Catering, vom Ginkgo. Ganz genau, großartiges Catering vom Ginkgo. Jedes Jahr großartig. Und vor allem halt auch quasi für die Arbeit. Es gibt Räume, es gibt Beamer, also so Infrastruktur, WLAN. TV ist da sehr großzügig, wenn es um das geht. Ja. Das heißt, da ist alles vor Ort, was man braucht, um zusammen irgendwie an Workshop oder hands-on zu gehen. Mhm. Okay. Ja, dann vielleicht zu den einzelnen Camps ein bisschen was, dann können wir eh noch ein bisschen über die Räumlichkeiten vor Ort und eben alles drumherum am Barcamp reden. Wer mag anfangen? Startcamp oder iCamp? Oder Politcamp oder Werkstatt? Startcamp wird sich ja fast anbieten. Startcamp. Genau, das ist der beste Starter. Zum Start, ja. Was muss ich mir selber so schreiben? Du hast es schon kurz angerissen, da geht es ums Anstarten von Projekten, von Organisationen etc. Genau, und ich habe einfach das Gefühl gehabt, immer bei den Camps, wo ich war, die letzten Jahre, dass es zwar sehr themenspezifische Sachen geben hat für Dinge, die man dann umsetzt, während man zum Beispiel ein Projekt startet oder eine Firma startet, wie im Design Camp oder im iCamp, aber so richtig das oben drüber, über die Fragen, die Fallstricke, hat mir das immer ein bisschen gefällt und ich habe das Glück gehabt, mit meiner Firma eben letztes Jahr bei dem Pioneers Festival am Start zu sein und den 50 besten Startups und habe dort eben diesen Spirit da einfach ein bisschen mitgekriegt von dieser Konferenz, die auch sehr Barcamp-ähnlich war grundsätzlich. Und das hat mir so gut gefallen und ich habe mir gedacht, hey, sowas brauchen wir einfach im Barcamp auch und wie wir uns dann eben drüber unterhalten haben, ob ich vielleicht mitmachen könnte, habe ich gedacht, hey, gäbe es das Interesse, oder irgendwie schon mal angefragt. Und das Interesse war da und ich organisiere das zusammen dieses Jahr mit dem großartigen Bernhard Hauser von der Ratio und mit dem Triebwerk und den genauso großartigen Georg Ritschnick, dem wir an der Seite stehen und mit denen wir zusammen eben dieses Camp aufbauen. Und was wir jetzt so an ungefähren Personen, die wir bis jetzt eingeladen haben, dass wir wissen, wo es Session geben wird, wird es definitiv was geben über Businesspläne, über Investoren und Förderungen, weil es da oft immer sehr viele Fragen gibt, was hat man für Möglichkeiten, was kann man da machen. Und wir haben eben Leute eingeladen, die da sehr viel Erfahrung haben mit den Sachen, österreichweit, auch europaweit, auch die Europaförderungen. Und natürlich werden wir über so Konzepte reden wie Lean Startups, wie kann man sich auf andere Wege Startups noch finanzieren, Stichwort Crowdfunding. Über Geschäftsmodelle werden wir reden, also sehr, sehr viele spannende Themen über die 3 Tage verteilt. Also eigentlich der perfekte Platz, wenn man überlegt, sich vielleicht selbstständig zu machen. Absolut. Oder vielleicht auch einen Verein zu gründen, irgendwie Ideen in die Tat umzusetzen. Förderungen betreffen Vereine genauso und andere Projekte, natürlich. Ja. Oder gerade am Start ist wahrscheinlich. Ganz genau, weil man sich einfach mal ein paar Infos abholen will von Leuten, die das halt schon mal durchgemacht haben vor kurzem. Und ganz ungezwungen. Also, weil die meisten diese Veranstaltungen immer, wenn es um Unternehmertum geht und so weiter, und ich möchte jetzt nicht die Wirtschaftskammer schlecht reden, die machen auch viel in dem Thema, aber es hat halt meistens immer irgendwie einen werbetechnischen Hintergrund oder so. Dass halt eine Firma einen Vortrag macht, halt zwar Wissen teilt, aber im Endeffekt läuft es dann meistens darauf aus, dass irgendwie das eigene Produkt ein bisschen beworben wird oder die Dienstleistung und so weiter. Wo natürlich nichts falsch ist damit, aber sowas passt eben nicht unbedingt in diesen Rahmen des Barcamps ein, sowas wollen wir dort auch nicht haben. Also das sollen keine, hey, das ist mein Startup, kauft unser Produkt, Sessions werden dort. Und ich wollte eben, dass wir dort eben so ein Environment schaffen, wo man einfach über diese Sachen reden muss, ohne Angst zu haben, dass man jetzt zu irgendwie ein Verkaufsgespräch zum Opfer fällt oder selber irgendwie was verkaufen muss. Mhm. Also man wird einmal nicht bewertet für sein Startup. Man kann sich natürlich Feedback holen, wenn man will, aber es ist einmal nicht einfach nur so ein Vortrag und ist der Startup gut oder nicht, sondern einfach Fragen stellen und austauschen und Wissen teilen. Also sozusagen für die oberste Prämisse des Barcamps. Wissen ist teilbar. Genau. Sozusagen für 3 Tage Silicon Valley in Graz. Absolut. Ja. Also, wer weiß, vielleicht entsteht sogar ein cooles Startup aus dem. Klingt vielleicht hochgestochen, aber im Prinzip ist das ja genau das Geheimnis von Silicon Valley, die Coffeeshops, wo sich die Leute auf informeller Ebene unterhalten und Wissen teilen. Die Experten vor Ort und nicht nur gegeneinander arbeiten, sondern auch miteinander. Der Environment, wo man sich austauschen kann. Genau so ist es. Also Bar, also jetzt eine herkömmliche Bar oder Restaurant. Ja, sowas Ähnliches, aber da haben sie halt 3 Tage durchgehend auf der FH. Es gibt ja auch im Silicon Valley wirklich so, die meisten Barcamps werden dort in Cafés abgehalten, ja. Also zumindest von denen, die ich bis jetzt gesehen habe, die haben da so Mischung aus Starbucks-Konferenzraum-Kombos anscheinend, zumindest von der Optik. Okay. Das ist die 2. Definition, die ich gehört habe, warum es Barcamp passt. Ich weiß, dass die richtige ist, die du gesagt hast. Ja. Das weiß ich auch. Aber viele, die man fragt, sagen mir das so. Ah, spannend, ja. Oder dass das irgendwie davon kommen soll, Stammtisch, weil in Bar und da treffen sich Interessensgruppen und dann bringt man das raus. Also, Urban Legend. Ja, genau. Legend. Der Mythos Barcamp. So wie der Mythos der verlorenen Barcamp-Becher. Ja, die gar nicht so verloren waren dann. Das wird irgendwann einmal literarisch verarbeitet werden. Für alle, die es jetzt nicht auskennen, wir haben im Orga-Team letzte Woche verzweifelt nach unseren Plastik-Barcamp-Bechern gesucht, die letztes Jahr produziert worden sind, mit den Barcamp-Logos drauf. Genau. Und wir sind dann eben draufgekommen, dass sie den Veranstaltungsort eigentlich nie verlassen haben und ja, dort in einem Karton einfach im Eck gestanden sind und ja. Ja, wir haben sie. Auf einmal waren sie wieder da. Zumindest müssen wir es nicht hinbringen. Dieses Jahr. Genau. Perfekt gelaufen. Selbst organisiert funktioniert. Das ist der Beweis. Okay, ja, Startcamp. Gibt es noch was, was man anstarten sollte jetzt, oder? Ja, jeder soll natürlich hinkommen und dort was anstarten. Und natürlich sollte man anstarten, alle Bekannten, die man heute das interessieren könnte und motivieren, hinzukommen. Ja, zu anstarten bringen wir dann vielleicht eh so einen Link zur Werkstatt dann, was ja cool, eigentlich ein bisschen ein cooles Parallelkonzept dazu ist. Genau, darüber wirst du dann wahrscheinlich ein bisschen noch was reden. Genau. Ja, Jörg, dann vielleicht iCamp. iCamp, ja, das iCamp, siehst du, wie du Markus vorher erwähnt hast, Ehre wem Ehre gebührt, ja, das iCamp, habe damals durch Zufall mit dem Reden mit dem Ulrich ins Leben gerufen, aber will ich gleich einmal wirklich Danke sagen dem Markus Bata von den Byteboards, der das danach vor allem getrieben hat. Das muss man sagen, die letzten, also 2011, 2012, die Organisation hat er sich zwar mit mir gemacht, aber es war mehr so, dass ich ein paar Leute eingeladen habe und den ganzen Rest, er hat noch mehr Leute eingeladen und den ganzen Rest gemacht. dieses Jahr hat er leider nicht Zeit, das heißt, ich muss wieder mehr tun. Das soll aber nicht heißen, dass er untätig ist. Ja. Er hat uns auch sehr unterstützt schon. Ja, genau. Mit Hilfestellungen. Ja. Und er wird vor Ort auf jeden Fall wieder dabei sein. Sonst zum iCamp, das Thema vom iCamp ist historisch gesehen, wie gesagt, Mobile Development. Das war so, 2010 war mal das erste deutschsprachige Barcamp zum Thema Mobile Development und damals war iOS noch ein ganz großes Thema und Android noch nicht so im Markt und es hat aber schon eine ganz gute iOS-Developer-Community in Graz gegeben und die Idee war, eben einmal im Jahr ein größeres Event zu machen und die alle einzuladen. Über die Jahre hat sich das ein bisschen, einerseits ist natürlich Android und Mobile Web Development dazukommen und wir sind, weil die Barcamps eher spezialisiert sind, mehr auch die Anlaufstelle zum generellen Software-Entwickler-IT-Camp geworden, das heißt agiles Projektmanagement, diverseste Programmiersprachen, was auch immer, sind Themen, die im iCamp gut aufkommen sind. Camp wird immer ein bisschen definiert von dem, was die Organisation einladet und wir laden natürlich vor allem Leute ein, die im mobilen Bereich aktiv sind. Das heißt, bei uns geht es dann wirklich auch schon ein bisschen nerdig runter. Also es gibt immer so die Ansage beim iCamp, da ist es am schwersten oft reinzukommen, weil es sehr in die Tiefe geht. Es kommt ein bisschen aufs Thema an. Projektmanagement oder so kann man sich anhören, aber es gibt durchaus Sessions, wo es um Optimierung von 2D-Engines auf an Android mit OpenGL geht. Oder wie optimiere ich einen Algorithmus für die und die Sache am iPhone, ja. Ich glaube aber für die Leute, die da kommen, die das ein bisschen verstehen, ist das auch wirklich das Spannendste und wir sind allerdings für alle Themen offen, ja. Aber das ist das iCamp. Aber das ist eigentlich ganz spannend, wenn ich mir die Liste so ansehe an Camps und man im Hinterkopf eben das Ganze aus der IT-Community kommt, ist das aber eigentlich das einzige Camp, das wirklich so einen zentralen IT-Anspruch hat. Also bei den anderen wird natürlich Computer und Devices, die mit Prozessoren arbeiten, auch immer wieder mal ein Thema sein. Aber das ist dann eher so ein Randthema und da ist so wirklich das Thema. Genau, ja. Deswegen hat sich dann auch, also wir haben als Mobile Camp gestartet und sind, glaube ich, euch deswegen so mehr zum generellen ID-Anlaufpunkt geworden, weil es sonst kein Camp gibt, was das wirklich als Hauptthema hat, ja. Was aber ganz okay ist, ja. Erstens einmal, wie wir schon öfter geredet haben, geht es viel um die Vernetzung, ja. Also um eine ID umzusetzen, brauchst du einerseits High-Level-Ideen. Du brauchst Leute aus anderen Bereichen, aber du brauchst auch die Leute, die total geekig an Algorithmus X herumtweaken, wo die meisten sagen, so langweilig, also ob ich das jetzt in einer oder zwei Sekunden Computing brauche, das interessiert mich gar nicht. Und eines der schönen Sachen am Barcamp ist, dass die Leute in der Pause oder auch in Sessions zusammenkommen, weil es ist keiner immer nur bei einem Camp beim Zuhören. Und man dadurch auch einen guten Mix an Personen kriegt. Also wir laden die Nerds und Geeks ein und es kommen Nerds und Geeks. Wir reden gern mit Nicht-Nerds und Geeks und wir haben Social Geeks. Das heißt, die reden euch gern mit anderen Leuten und daraus kommt dann was Spannendes raus. Aber das ist was mir gar nicht so aufgefallen ist, aber du hast vollkommen recht. Im Endeffekt könnte man sich für jedes Projekt die komplette Besatzung auf dem Barcamp kennenlernen und zusammensuchen. Grundsätzlich aus allen Expertisenbereichen, die man oft braucht für Projekte, ist was da. Also wenn die Leute, die dort sind, mehr Zeit hätten, wäre das möglich. Ja, genau, ja. Wie aber, du schon sagtest, das sind die Macher, stimmt, das heißt, ja, die sind meistens... Das ist richtig, das sind schon meistens... Aber man, an Wissen ist sehr, sehr viel. Fürs Wissen her, also auch wenn man jemanden sucht, ja, also die kennen dann oft andere, die das auch können oder was auch immer, also es ist schon so, dass man dort sehr viel herumfragen und so kann. Finde ich gerade für Studentinnen sehr, sehr interessant, da mal außerhalb vom 0815 Universitätsbetrieb einmal nachzusehen, was kann ich mit dem, was ich lerne, dann auch nachher machen und was ist da State of the Art in der Wirtschaft, aber auch im ehrenamtlichen Bereich, was könnten meine Interessen sein, einfach Input, den Funken, wie du schon erwähnt hast, einfach mal ein bisschen reinzufühlen, wo der Puls der Zeit gerade steht. Absolut, vor allem kommt man als Student oft drauf. Also viele Studenten glauben, sie haben nichts zu sagen. Geht es auf ein Barcamp und versucht es, dann wird es drauf kommen. Sehr wohl. Da gibt es viel spannenden Input, den man selbst bieten kann. Mhm. Ja, iCamp, hast du noch was? Oder? Ja, ich meine, ich glaube, vielleicht, weil du ein bisschen gesagt hast, wer kommen wird. Wir versuchen immer die lokale Community von Graz und von Österreich, der iOS- und Android-Entwickler, möglichst gut abzugrasen. Ich glaube, ich habe ein paar fixe Zusagen. Der Harald Jaser, das ist ein 2D-Engine, Unity-Experte für Android, und der Mario Zechner, der LibGDX, das ist also im Android sind wir im Spielebereich sehr stark. werden aber einige kommen. Er hat sie noch nicht eingetragen, aber versprochen hat mir, dass der Peter Steinberger von BSPDF-Kit kommt. Das ist, wir alle kennen Dropbox zum Beispiel, und das, was dort die PDF rendert, hat er geschrieben. Das heißt, es kommen, glaube ich, Leute, die wirklich sehr gutes Wissen im Mobile-Bereich haben. Der Markus wird da sein, das heißt, es gibt einmal auch sicher tolle Themen zum Projektmanagement von IT-Projekten. Speziell Scrum in dem Fall? Speziell Scrum in dem Fall, ja. Das heißt, das ist einmal das, wo wir wissen, dass es kommt. Und ich glaube, es ist für jeden, der in dem Bereich was machen will, spannend vorbeizuschauen, ja. Und wie gesagt, wenn man generell eine Idee hat, dann sind wir auch die richtige Anlaufstelle. Marc, möchtest du dich selbst anmoderieren? Ich möchte mich selbst anmoderieren. Ja, das nächste ist das Politcamp. Ja, das ist eigentlich eh ziemlich selbsterklärend. Es geht um Politik. Ganz, ganz, ganz einfach untergebrochen. Ein Themenschwerpunkt oder eine Sache, die sicherlich dieses Jahr vertiefend behandelt wird, wird der große Themenbereich Netzpolitik und Netzaktivismus sein. Also es werden sicherlich, ich gehe davon zumindest davon aus, dass einige Leute aus diversen Initiativen und Gruppen vorbeischauen, die netzpolitisch irgendwie aktiv sind in Österreich. Also es gibt so Sachen wie Initiative für Netzfreiheit, es gibt Vibe.at, AKVAT und so weiter. Also da werden, glaube ich, 1, 2, 3, 4 Leute vorbeischauen auf jeden Fall und da vielleicht auch kurz vorstellen, wie ist die aktuelle Entwicklung, was muss getan werden, wie ist der aktuelle Stand der Netzpolitik in Österreich. Also das wird sicherlich ein großer Themenschwerpunkt. Vielleicht kurz Netzpolitik, was man sich darunter vorstellen kann, ist vielleicht für nicht jeden ein Begriff. Netzpolitik, also ja, wie könnte man das am einfachsten... Also, vielleicht so Beispiele, Urheberrecht zum Beispiel. Ja, also es geht um das Politische im Internet irgendwie. Also genau wie gesagt hast, irgendwie Urheberrecht, Datenschutz, Netzneutralität, all diese Überwachung, Geschichten. Überwachung, Privatsphäre, und so Privatsphäre, genau. Also alles aus diesem riesigen Bereich, was mit Internet und Politik irgendwie direkt zu tun hat, das wird da behandelt werden. Hochglas. Ja, könnte man drüber reden. Ja, ja, was cool fürs Icon. Ja, ja, Glas, ja, super. Kommen, Post-Privacy ja. Heuer mit Google Glass Schwerpunkt. Ja, das ist eh. Ja, das ist off-topic, aber. Okay. Aber die Dinger können ja ständig aufnehmen. Ja, Video. Genau, das ist Post-Privacy. Und natürlich, ja, das ist Post-Privacy. Wie funktioniert das mit der Batterie oder mit der Stromversorgung? Du fragst mich Sachen. Ja. Sind wir jetzt, aber jetzt egal. Ja. Aber es ist ja ein spannendes Thema, was heuer ziemlich sicher auch seinen Platz finden wird. Mhm, bestimmt sogar. Ja, und sonst Politcamp, also es gibt dann auch diese ja klassischen politischen Bereiche irgendwie. Das, also ich glaube, es haben sich auch 1, 2 Leute aus der Verwaltung irgendwie angekündigt, also von der Stadt Graz, dass da wer vorbeikommt. Wenn mir nicht alles, da ist sogar im Wahljahr das Jahr, oder? Genau, das genau, das ist genau, ja. Das wird sich ja fast anbieten. Ja, was gehört dann noch dazu zum Politcamp? Also auch so die Schnittstelle Politik und Daten, also Open Data, der ganze Open Data, Open Government Data Schwerpunkt gehört auf jeden Fall mit rein. Graz hat ja seit letztem Jahr, glaube ich, war das, ihr Open Data Portal irgendwie online gestellt und ja, die veröffentlichen halt mehr oder weniger regelmäßig frische Daten aus der Verwaltung. Also da gibt es auf jeden Fall auch Anknüpfungspunkte in dem Bereich. Und ja, ich denke mal, 1, 2 Journalisten werden auch vorbeischauen, die in dem Bereich irgendwie was schreiben. Und ja, und generell alle, die irgendwie interessiert sind an Politik, sollten da vorbeischauen. Das wird bestimmt interessant. Im Politcamp ist sowas, was mir immer aufgefallen ist, der Anteil von Diskussionen sehr hoch. Also jetzt im Vergleich zu anderen sehr fachspezifischen wird da sehr viel diskutiert, weil es eben sehr viele gesellschaftsrelevante Bereiche sind und ja, die meisten Leute ja auch eine Meinung haben zu, was für Daten gehören, gespeichert oder sollten oder sollten nicht und so weiter. Ja. Wegen Wahlkampf, letztes Jahr hat es ja auch eine Session geben zu Grassroot-Wahlkämpfen. Das heißt, ihr könnt mir mal vorstellen, dass dieses Jahr, nachdem es Wahljahr ist, wahrscheinlich ein bisschen für Leute, die das interessiert, das ein gutes Format ist und spannend. Genau, apropos Wahlkampf, es werden auch Leute aus Parteien anwesend sein. Also mal wieder beim Wahljahr sind. Genau. Also Piratenpartei haben sich schon Leute angekündigt, von den Grünen und von der SPÖ auch. Und ÖVP auch. ÖVP, jetzt ist der Horst, wie heißt der? Strobel. Genau. Ja, genau, Klaus Strobel. War letztes Jahr, ich glaube, er kommt dieses Jahr wieder. Ja. Genau, also Politcamp. Politcamp? Politcamp, ich glaube, das war es so als Überblick. Ja. Okay. Gut, machen wir weiter. Ja, das machen wir am besten gleich mit meinem Camp. Das ist jetzt zweimal falsch, weil es jetzt nicht meines ist und zweitens kein Camp ist. Aber die Werkstatt, die von mir und von Christopher Kittel betreut wird und das Konzept ein bisschen überlegt haben. Und die Idee dahinter ist, dass es jetzt eben 6 Camps am Barcamp sind, aber uns immer ein bisschen der Hands-on-Bereich gefehlt hat. Also der Bereich, wo dann irgendwie an was Konkretem gearbeitet wird, wo man sich zurückziehen kann, Ideen, die man gefunden hat am Wochenende, Leute, die sich zusammenfinden und mal rein tüfteln wollen, ob das umsetzbar ist. So einen temporären Hackspace im Prinzip wollen wir dort machen. Und dabei kann auch jedes Projekt, jede Gruppe und so mitmachen und einfach bei uns kurz anschreiben und sagen, hey, wir haben hier ein Open-Source-Projekt oder wir würden gerne einen Stuhl machen im Design Camp oder wir bräuchten Räumlichkeiten. Das ist eben so ein kollaboratives Arbeiten, wo man in einem Raum zusammen an unterschiedlichsten technischen oder anderen Fragestellungen arbeitet. Ja, und wir haben auch schon für heuer, wie viele haben wir jetzt schon? Ich glaube schon 4. Fünf? Kommt drauf an, ob das... Kommt drauf an, ja. Dann machen wir die erste Exklusivmeldung. Ja, also fix zugesagt haben jetzt schon das Open Science Projekt eben von Chris und von mir. Wir werden eine soziale Netzwerkanalyse machen vor Ort zu den Tweets vom Barcamp selber. Also sowohl im Vorfeld wie auch am Camp selber und schauen, was wir da von den Netzwerken auf Twitter an Informationen auslesen können. Dann gibt es ein OpenStreetMap Mapping Workshop, also am Samstagnachmittag wird 2 Stunden lang mit den Leuten von der OpenStreetMap Community aus Graz rund um das Gebäude gegangen und ein paar Geopunkte eingetragen und dann in der Karte am Computer in die Datenbank abgespeichert. Also so ein Einführungsworkshop, wenn man mit OpenStreetMap mal gerne arbeiten möchte. Da kommt man auch endlich mal raus aus dem Gebäude. Genau, ist auch für die Naturmenschen dann wahrscheinlich das Passendste. Genau, ja. Dieser Wald um die FH. Und dann, was mich schon sehr, sehr freut, ist die Dustmap, also die Leute vom dustmap.org, die ein Crowdsourced Sensor Data Network für Graz machen wollen, um Staub zu messen. Das bedeutet so kleine Messstationen, wo die Feinstaubbelastung gemessen werden soll und welches dann unter Open Data allen zur Verfügung gestellt werden soll. Und wenn möglichst viele Leute sich so eine Station aufbauen, wird das Netz dichter und die Qualität nimmt zu. Und das ist so eine Idee, die schon Prototypen am Laufen haben von so einer kleinen Station, mit der Feinstaub gemessen werden kann. Es aber auch die Idee gibt, das noch zu erweitern hin mit Temperatur, Luftfeuchte, Niederschlag, Sonneneinstrahlung etc. Also so eine kleine meteorologische oder Umweltmonitoring-Station für zu Hause, die für das Gemeingut sozusagen die Information zur Verfügung stellen. Sehr spannendes Projekt. Die werden auch ein bisschen Arduino und Raspberry Pi Zeug mithaben und vor Ort, weiß nicht, löten, programmieren. Die Aufregung beim Stefan ist groß. Das wäre eine Überreaktion. Ja, und die werden da vor Ort ein bisschen basteln mit uns. Und dann haben wir auch noch im Zuge des letzten Podcasts mit dem Grazer Open Biolab die Leute gefragt, ob die nicht auch vorbeikommen, und die werden ihre kleinen Gerätschaften, die sie bis dorthin fertig haben, mitnehmen. Wahrscheinlich der PCR wird es wahrscheinlich werden. Genau, wer jetzt wissen will, was Folge das ist, oder? Kann sich die letzte Folge anhören. Genau. Genau. Podcast Nummer 4. Das war eine sehr großartige Folge. Ja, es hat mir sehr gut auch sehr viel Spaß gemacht. Und da werden eben auch ein paar Leute vor Ort sein und die Idee hinter dem Biolab vorstellen und eben ihre technische Gerätschaften und auch ein bisschen wahrscheinlich weiter basteln, wenn da auch andere Leute vor Ort sind, die sich mit Mikrocontroller auskennen oder mit Programmieren. Ja, und dann haben wir noch den bereits angekündigten 3D-Drucker-Workshop, der aber gerade ein bisschen in Frage steht, weil es nicht genug Anmeldungen gegeben hat für den Workshop selber. Und wir jetzt versuchen, doch noch einen Workshop zusammen zu bekommen, beziehungsweise zumindest für die Werkstatt selber 3D-Drucker, die vor Ort sind und mit denen man arbeiten kann. Also, ob es einen Workshop gibt, ist noch in Frage. Wir versuchen jetzt mal in erster Linie einen 3D-Drucker zu bekommen, mit wem der den bedienen kann und sich auskennt damit. Und das wird sich jetzt die nächsten Tage dann klären und das wird dann auch ausgeschickt werden. Was mir gerade einfällt, haben wir eigentlich gesagt, wann jetzt ist, also wann wir gerade aufnehmen. Das wäre vielleicht auch noch eine interessante Information. Ja, ich weiß es aber nicht. Also wir nehmen jetzt 2 Wochen vor dem Barcamp auf. Vielleicht ist der 12., glaube ich. 12. Das ist der 13. Ja. 13. Also Samstag ist heute, oder? Ja, das genau. Ist halt leider erst, wenn die Folge online geht. Ja, ja, aber dass man das vielleicht ein bisschen einordnen kann, wenn, also 2 Wochen vom Barcamp sind wir jetzt und das ist genau. Der aktuelle Stand jetzt. Man hört schon, es ist ein sehr breites Themengebiet, sehr coole Projekte am Start. Ich glaube, es ist sicher für jeden was dabei. Also ich glaube, keiner hat das ja Ausrede, nicht hinzukommen. Ja, definitiv. Genau. Zur Werkstatt, was man, also weil du gesagt hast, Hands-on. Hands-on kann es in jeder Session geben, aber was das Coole in der Werkstatt ist, wenn du ein richtiges Projekt machen willst, brauchst du oft ein bisschen länger. Ja. Die Sessions sind bei uns zwischen 20 und 40 Minuten. Das ändert sich von Jahr zu Jahr. Es ist dieses Jahr noch nicht ganz fix, oder haben wir es schon? Noch nicht. Das heißt, da kann man sehr wohl was vorprogrammieren oder was auch immer. Es ist schon immer gewesen. Jemand hat direkt was gezeigt. Aber wenn man dann jetzt sagt, man will wirklich eine Tweet-Analyse, eine komplexere machen, dann geht sich das in der Zeit nicht aus und dann kann man zur Werkstatt sie in Ruhe mit den Gruppen zusammensetzen und wirklich was machen. So. Ja, wer also im Startcamp die coole Idee ausstellt, sich dann in den anderen Camps die Expertise zuzieht, wie er die Idee umsetzt, kann gleich in die Werkstatt gehen und das zähle ich gleich an Prototypen raus. Also praktisch Startup Life ist möglich beim Barcamp. Dieses Jahr in Graz. Genau, das wäre so die Idee dahinter, dass beides vor Ort möglich ist. Nachdem wir keine Vertreter dafür haben, tun wir trotzdem kurz die anderen zwei. Ja, klar, klar. Ein bisschen habe ich es angerissen schon vorher, worum es ungefähr geht, möchte wer. Ich habe mir doch prinzipiell, ich glaube, Jörg, Wissenscamp wärst du, glaube ich, gut drauf. Ja, nachdem ich so seit langem in einer Forschungsgesellschaft, die für Wissensmanagement macht, arbeite, ja. Ja, da sind wir gleich bei den Problemen oder auch bei den positiven Dingen. Wissensmanagement, das ist ein sehr schwammiger Begriff. Ja, das kann sehr viel heißen. Es gibt generell technisches Wissensmanagement und organisatorisches Wissensmanagement als große Strömungen. Die einen sehen das wirklich als eine Managementdisziplin, wo es darum geht, Kulturen in einem Unternehmen zu schaffen, dass Leute sich miteinander treffen und Wissens austauschen, also effektiv ein Barcamp, ne? Also im Unternehmen machen, so dass da möglichst viel generiert wird, ja. Wichtig ist dabei auch, da ist das Thema auch Wissen zu behalten, also das, was, wenn jemand weggeht in ein Unternehmen, HR-Themen und so sind im organisatorischen Wissensmanagement ein großes Thema. Dann gibt's das technische Wissensmanagement und da, jetzt wo ich dort angestellt bin, ist das immer, ich sage jetzt einmal eine provokante These und ich hoffe einfach vom No-Center hört es niemand, dem das zu wichtig ist. Es hat einmal Informationssysteme gegeben und Informationsmanagement, das waren IT-Systeme, die einfach irgendwelche Dokumente zur Verfügung gestellt haben. Dann haben es begonnen, da komplexere Technologien einzuführen, wie soziale Netzwerkanalysen, Natural Language Processing, Texterkennung und andere möglichen komplexeren Lernmethoden und Suchen. Und dann haben es gefunden, man kann das nicht mehr Informationssystem nennen, weil dann denken alle an das Alte, also nennen wir es Wissensmanagementsysteme. Ja. Mhm. Also in Wahrheit geht es um IT-Systeme, die helfen, Informationen im Unternehmen aufzufinden, abzulegen. Es geht schon weiter. Also am No-Center hätten wir zum Beispiel eine Forschungsgruppe, die sich über das soziale Reifen von Wissen in Unternehmen, indem man zusammentaggt, mikroblockt oder was auch immer beschäftigen. Es gibt diese ganze Semantikströmung. Es ist ein sehr breites Thema. Also wie halt in Unternehmen mit technischer Unterstützung Wissen noch besser bewahrt, erzeugt, geteilt werden kann. Vielleicht auch ein bisschen mehr als Wissens, was schon ist, dass diese Systeme alle inzwischen den Menschen trotzdem schon als vollwertigen Anwender, also es ist kein System, was sozusagen dein Ding wegnimmt, sondern es sind so Tools, die einzusetzen. einzusetzen sind. Das ist einmal Wissensmanagement und darum geht es im Wissenscamp. Ja. Das heißt, das ist ein sehr breites Thema. Da gibt es Leute, die erzählen über World Cafés. Das ist eine Art, wie man schnell an Ideen arbeitet. Da gibt es Leute, die erzählen über Wikis im Unternehmen als Einsatz, aber da kann es euch Leute geben, die über semantische Technologien im Videoschnitt reden. Ja. Also deswegen jetzt habe ich ein bisschen ausgeholt. Und das sind ja auch immer wieder wissenschaftliche Themen auch ja. Dann ganz gern drinnen. Genau, im Wissenscamp sind vergleichsweise viel, also ich glaube einfach, weil in Graz eine sehr starke wissenschaftliche Community zum Thema Wissensmanagement hat, sei es nun beim Your Name Research, sei es auf der KF-Uni, sei es an der TU bei uns im Know Center, ist es so, dass sehr viele Themen vorgestellt werden, die durchaus eben am aktuellen Grenze der Forschung sind, wo Papers dazu publiziert werden und sehr wissenschaftlich gearbeitet wird. Das passt auch gut zu dem Open Science Thema von dir, Stefan. Ja, also das ist sicher. Also jeder, der jetzt gerade an einer Bachelorarbeit, an einer Diplomarbeit arbeiten muss zum Beispiel, ist da auch gut aufgehoben. Ja, wenn das Thema generell interessiert, ist das sicher ein guter Punkt, um Leute kennenzulernen. Mhm. Das auf jeden Fall. Also oder sagen wir so, ein Thema interessiert innerhalb dieses riesigen Themenbereichs, weil, wie gesagt, das ist sehr viel. Ja, und es ist auch eigentlich das Camp mit den meisten Anmeldungen, haben wir erst rausgefunden. Immer, ja. Im Normalfall auch heuer, glaube ich, wieder vorne. Also es ist eben sehr breit und gibt es eben eine starke Community. Ja, also, da darf man natürlich das Forum Wissensmanagement da nicht vergessen, vielleicht, weil wir vorher gesagt haben, gerade bei den Wissenschaftlichen, es gibt für, das ist ein Verein für Doktoranden normalerweise, die dies im Bereich vom Thema Wissensmanagement in der vollen Breite, die ich gerade erzählt habe, also von BWL zu Hardcore-Technik, ein Verein, der das zusammen, dass die zusammenkommen fördert. Und die sind da sehr dahinter und machen ganz tolle Sachen und laden auch ordentlich ein. Ja. Damit man vielleicht noch ein bisschen einen Blick reinkriegt, was ich mir so erinnern kann an die Sessions vom letzten Jahr, war zum Beispiel eine Session zum Thema Social Engineering mit drinnen. Mhm. Also auch ein sehr breites Thema. Dann ist, glaube ich, war Lockpicking letztes Jahr ein Thema. Ja, genau, ja. Was um Schloss eröffnen geht und so weiter. Ich glaube, wir haben über Social Networks geredet, ein bisschen so, mit einem speziellen Fahrzeug. Xing war, glaube ich, ein Thema. Also, wie gesagt, sehr breites Thema, alles, was uns irgendwie hilft, Wissen zu teilen und Wissen aufzuheben. Das ist ein ganz cooles Camp, auf alle Fälle. Genau, also ja. wie man schon sieht, Lockpicking, Wissen teilen. Oder sie holen. Sehr breit aufgestellt. Ja, okay, dann haben wir jetzt noch zwei Camps. Das Design Camp. Wer fühlt sich da fit? Ich werde einfach mal ein bisschen was über das Design Camp erzählen, wenn das okay ist für euch. Klar. Das Design Camp macht dieses Jahr die Eva Ulbrich, glaube ich, in erster Linie, auch vom No Sensor. Genau. Mit der ich zusammen studiert habe. Ich schätze die Eva sehr. Und sie hört. Ja, hoffentlich. Und die ist sehr engagiert im Moment dahinter und Themengebiete im Moment, die dort besonders ein Thema sind, werden das wahrscheinlich sehr viel digitale Fotografie sein. In der Kombination mit der Werkstatt wird es wohl auch um 3D-Drucker gehen und die Möglichkeiten, die man hat, oder einfach, wie kann man zum Beispiel designen. Ich weiß von der Eva, dass ich vorhabe, jemanden zu bringen, der eine Session holt zum Thema Blender, also 3D-Animation, 3D-Modelle aufbauen, die man dann eben braucht, damit der 3D-Drucker weiß, was er drucken muss. Kriegt dann dieses 3D-Modell. Also wir versuchen da in den Camps möglichst viel Synergien einzubauen, dieses Jahr mit den anderen Camps, dass wir einfach auch Leute von den Camps die anderen Camps bringen und so weiter, dass das einfach ein bisschen interaktiver wird dieses Jahr. Und ja, also im Design Camp, wie ich eingehend schon mal gesagt habe, geht es um alles, was irgendwie visuell sein kann, was Design ausmacht. Auch Text, kann ich mir erinnern, war mal eine Geschichte. Also wie man schreibt, wie man textet. Wir waren für die ersten Barcamps damals. Und ja, das ist, glaube ich, das Jahr das der Short Rap zum Design Camp, glaube ich. Mhm. Okay, dann haben wir noch das Physio Camp. Genau, das Physio-Camp. Eigentlich, ja, heuer zum ersten Mal, und das Physio Camp, das mache ich eh gerne. Das ist ja von meinem alten Wohnungskollegen, von Andreas Jochan, ins Leben gerufen worden, weil eben auch letztes Jahr vom Konzept vom Barcamp so überzeugt worden ist, dass das einfach eine coole Sache ist, um sich auszutauschen, um zu netzwerken. Und ja, beim Physiocamp, das wird auch von der FH, vom Studiengang Physiotherapie, sehr stark mitsupportet und hat eine sehr breite Aufmerksamkeit innerhalb der Physio-Community. Und ich bin jetzt natürlich nicht der Experte in Sachen Physiotherapie, aber ein großer Schwerpunkt zum Beispiel wird sein Bewegungsanalyse. Es wird Druckmessplatten geben vor, das steht das Equipment von der FH zur Verfügung, Videoanalyse, also so Ganganalyse zum Beispiel wird ein Thema. Natürlich aber auch Massagetechniken, also da gibt es ja auch unterschiedliche Zugänge. Es wird ein bisschen um Faszien, es ist so Bindegewebe gehen, und ja, es geht eben ganz stark um, was ist in der Physiotherapie State of the Art. Da gibt es unterschiedliche Methoden, da gibt es unterschiedliche Ansätze in der Therapie, aber auch sicher eine spannende Möglichkeit, um moderne Technologien in der Therapie zu verwenden, um da ein bisschen reinzugehen, also gerade zum Beispiel Smartphones. Bieten natürlich in der Therapie einige neue Möglichkeiten zum Synergien Überwachen, auf alle Fälle. Genau, ja. E-Health. Genau. Ein Stichwort. Also, wenn der Patient irgendwie joggen gehen muss, dass man das aufzeichnen lässt vom Gravitationssensor, vom Beschleunigungssensor. Accelerometer. Genau. Accelerometer. Das ist immer jedes Mal ein Zungenbrecher, ja. Genau. Und ja, das ist eben so der Themenbereich. Und das wird sehr, sehr low-level sein auch. Also das ist eben zum ersten Mal. Das ist wirklich auf Physiotherapeutinnen zugeschnitten. Und da darf, also da soll eigentlich an jeder Physiotherapeut kommen. Und einfach informell auszutauschen. Weil der Andreas hat das immer so erzählt, die Physiotherapie ist halt sehr stark in diesem, also es ist relativ steif, die Treffen, die Kongresse und so weiter sind sehr, sehr ähnlich zum Medizinbereich, also sehr formal, sehr steif das Ganze, und sind doch relativ viele junge, lockere Leute drin, und für die ist das wahrscheinlich auch eine super Möglichkeit, und auch für andere, auf einer sehr lockeren Ebene, auf einer sehr persönlichen, direkten Ebene, Erfahrung auszutauschen, auch vielleicht mal ins Startcamp rüber zu gehen und zu schauen, ich möchte als Physiotherapeut mich selbstständig machen, was ist dazu notwendig, also die Synergien sind dann in alle Richtungen eigentlich gegeben, und ich glaube, das ist eine ganz spannende Idee, ist zusammen mit Gesundheitsbereich, da werden auch ein paar Leute da sein, die im Bereich Health mehr machen, ja, ich glaube, hat eigentlich sein Potenzial. Absolut. Ja, dann haben wir die Camps. Dann haben wir die Camps. Genau. Dann haben wir das als Überblick. Rahmenbedingungen über die Rahmenbedingungen sprechen. Genau. Was außerhalb der Camps so passiert beim Barcamp. Das Wichtigste. Hier Session. Vielleicht kurz davor nochmal für alle, die jetzt Interesse daran haben und vorbeikommen. Ganz wichtig für uns wäre es als Organisation, dass ihr euch anmeldet für das Barcamp, genau, damit wir ungefähr abschätzen können, wie viele Leute kommen, was wir bereitstellen müssen, wie viel wir bereitstellen müssen, gerade Richtung Catering und so. T-Shirts natürlich, die Besucher kriegen ein gratis T-Shirt. Mhm. Genau, also bitte jetzt anmelden. Ja. Mindestens genau, jetzt. Genau, genau, für T-Shirt sowieso halt. Heute, ja, jetzt. Genau. Jetzt. Wie viele Leute sind schon angemeldet? Wissen wir so das gerade im Moment live? Knapp unter 200. Knapp unter 200 schon. Ja. Vielleicht heute noch, ja. Ja. Also es gibt das Barcamp-Wiki, das, wo alle österreichischen Barcamp-Veranstaltungen gelistet sind, auf barcamp.at. Und dann haben wir noch unsere schöne Seite fürs Barcamp Graz, barcamp-graz.at. Da gibt's dann auch ein vereinfachtes Anmeldeformular für die Leute, die jetzt nicht sich im Wiki anmelden wollen und da rummeditieren wollen. Also, wem das zu kompliziert ist oder abschreckt, bitte bei uns auf die Seite barcamp-graz.at. Da gibt es den Punkt Anmeldung und da kann man sich ganz einfach eintragen und das war's dann schon. Genau, super einfaches Formular. Das Formular, ist es inzwischen noch immer nur semi-automatisch? Also genau, da sind Menschen involviert. Ja, genau. Also für die sich allerdings das zutrauen mit dem Wiki, das Formular schaut so an, das füllt ihr aus, dann kriegt jemand eine E-Mail und der tut es dann wiederum ins Wiki eintragen. Das ist der Marc, der E-Mail kriegt. In dem Fall der Marc, ja. Das heißt, dass die Anmeldung nicht gleich drin ist, nicht verzweifeln. Genau. Erstens, die Anmeldung ist wahrscheinlich nicht gleich drinnen, kein Problem. Der Marc wird es tun, weil der arbeitet eh die ganze Zeit fürs Barcamp. Und ehrenamtlich. Ehrenamtlich. Ja, wie alle. Und wenn ihr euch mit dem Barcamp-Wiki selbst auskennt und es ist wirklich keine Hexerei, wenn man da auf Editieren geht, sieht man eh, wie die anderen das eintun, dann tut das gleich dort, weil dann spart es ja einer Person. Den Marc zuliebe. Sachen. Eine Sache möchte ich noch anmerken zum Anmeldeprozess. Wir fragen euch auch danach, welches euer Primärinteressen sind, wenn es um die Camps geht, also dass man ein Camp aussucht, wo man eher hingeht, damit wir einfach wissen, wie wir die Raumeinteilung machen müssen. Das soll aber nicht heißen, dass ihr dann nicht die Möglichkeit habt, einfach frei in den Camps herumzugehen. Es geht einfach nur, damit wir ungefähr Anzahl haben für die Räume. Also es ist nicht verpflichtend, was ihr da bei den Camps reinschreibt. Es ist ja meistens sogar so, dass manchmal sich zum Beispiel beim iCamp eine Session nicht ausgeht, weil wir den Sessionplan schon voll haben und dann beim anderen Camp allerdings jemand ausgefallen ist oder so und dann wird die Session zum Beispiel im eigentlichen Raum vom anderen Camp gemacht. Es gibt oft Themen, die zu zwei Camps sehr gut gleich reinpassen würden. Zum Beispiel, wir haben vorher gehabt beim Physio-Camp mit dem Mobile Phone Ganganalysen aufgrund vom Accelerometer, ein Thema, was mich übrigens sehr interessiert, da wird es wahrscheinlich eine Session geben. Und das könnten wir in beiden Camps machen. Ja, jetzt gibt sicher Leute, die das interessieren, die nur iCamp oder nur Physio gemacht haben. Und wenn ich es jetzt dann natürlich am iCamp mache und der hat Physio angesagt, dann ist es jetzt nicht so, dass er nicht kommen darf. Er muss nur vorher sagen, man kann sich auch nicht frei bewegen beim iCamp. Auch in den Sessions, wenn es denn sein muss, rausgehen, obwohl es natürlich vielleicht ein bisschen unhöflich ist im Vortrag und gegenüber, aber wenn es einfach nicht passt, bevor man dann drin sitzt und nicht produktiv ist, besser in der Session gehen, wo man sich besser einbringen kann zu dem Zeitpunkt. Genau. Ich meine, das Motto von Barcamp selber ist ja Free Information for an Open Society und das wird ja auch wirklich gelebt vor Ort. Also das waren jetzt wirklich alles nur Witze. Es wird keiner zu. Also es geht ganz stark darum, dass die Leute selbstmotiviert irgendwas machen, dass die Leute ihre eigenen Ideen kommunizieren und austauschen und so weiter und eben Stefan ist niemand. Mein Sarkasmus wieder nicht rübergekommen. Bei mir schon, aber ich will es trotzdem nur mal ansprechen, damit die Leute, die noch nicht am Barcamp waren, Also und wer sich jetzt irgendwie so fühlt, das gehört dann so, Open Data, Business Management, das sind lauter so riesige Begriffe und das interessiert mich gar nicht, das klingt alles so, da muss man ja ein Blitzkneißer sein oder so für alles und aber Experte und so, das ist absolut nicht so, jeder ist willkommen, jeder soll kommen, mitreden, mitmachen, jeder, der ein Thema hat, findet hundertprozentig, jeder ist irgendwo Experte, sage ich immer, egal was es ist, jeder hat irgendwo das Ding, wo er super ist, wo er besser ist als alle anderen und genau darum geht's, darum soll man hinkommen und sein Wissen in dem Thema teilen. Jeder ist willkommen und bei den anderen, wo man nicht so gut ist, natürlich lernen von den anderen. Ja, man kann auch Fragen stellen, also das ist das Problem. Man kann zum Beispiel früh bei der Sessionplanung, wenn Sessions geplant werden und eingetragen werden und so, man kann dadurch durchaus auch Fragen stellen. Man kann sagen, Thema XY interessiert mich, gibt es ja jemanden, der dazu was machen kann oder will? Also erstens kann man sogar so eine Session halten. Das hat, da gibt es einen Klassiker, die Monika Meurer, die beim Designcamp wieder mithilft, ist in dem Fall schon eine legendäre Session. Unter anderem mache ich deswegen, weil sie ständig als Beispiel für so eine Session hergenommen wird. Das stimmt allerdings. Und jetzt machen wir das gleich wieder. Und zwar die einmal eine Session, das war eh damals bei diesem 2007er Camp vom Herwig Rollett, hat sie eine Session gemacht, erklärt mir Facebook. wofür braucht man das und was auch immer. Sie ist wirklich vorne gesessen und hat versucht, Leute vom Barcamp, die dabei waren, anzureden, die quasi Facebook irgendwie verwenden. Und dann hat sie vorne hingesehen und hat gesagt, jetzt erzähl's mir mal, wofür kann man das brauchen? Und hat das ein bisschen, also wie ein Moderator einfach nachgefragt, das Publikum mehr oder weniger, aber das war richtig unterhaltsam, ja. War eine lustige Session. Und das kann man aber eben beim Barcamp auch machen, wenn man jetzt sagt, man ist nicht Experte, aber man hat eine Idee XY und dazu weiß man für irgendwas nicht. Dann kann man hingehen und sagen, Leute, mich würde das interessieren, ich mache eine Session, erklärt mir das. Oder die Frage ist so, und dann ist die Aufgabe nicht vorzutragen, sondern die Aufgabe zu moderieren. Also wir wollen noch immer, dass die Person, die die Frage stellt, bei der Session dabei ist und ein bisschen Verantwortung übernimmt. Weil das hat es auch mal gegeben, also das gibt es manchmal, dass Leute ein Thema ausschreiben und dann nicht, weil sie was anderes interessieren, dann nicht aufstehen. Das ist ein bisschen nicht optimal, sagen wir so. Aber wenn es dabei sind, ihr könnt dann einfach eine Session halten, ja, erklärt mir das und dann die Leute fragen, die Sachen vielleicht ein bisschen zusammenschreiben, clustern, also immer so, dass jeder was davon hat. Ja. Mhm. Oder man kann einfach während der Sessionplanung einmal sagen, mich interessiert das Thema, gibt es jemanden, und dann macht die Erklärung gescheiten Vortrag dazu. Genau, das ist auch mal die Vorstellungsrunde. Ja. Jeder sagt dann meistens so, wir nennen das Tags. Mhm. Also drei Themen, die ihm speziell interessieren. Das heißt aber zum Beispiel, meine Tags sind Web Mobile Startups zum Beispiel. Und ich kann eine Session machen zu dem und dem Thema. Und dann war es mir schon irgendwie durch die Vorstellung, aha, der interessiert sich auch für das Thema, so einen ähnlichen Tag habe ich auch gehabt, vielleicht kann ich mit ihm reden. Oder dann einfach zusammen eine Session machen. Mhm. Wenn man sagt, ja, ich glaube nicht, dass ich ein Ganze hinbringe zu dem Thema, haben wir uns vielleicht zusammen auf ein Parking, machen wir zusammen eine. Und das funktioniert auch großartig. Haben wir auch schon gesehen. Mhm. Finden sich dort spontan. Das ist das Schöne am Parking. Wir sind vier Leute, einen haben wir schon. Also, hallo, ich bin der Jörg Simon. Meine Decks sind Mobile Sensors und Machine Learning. Und ich könnte zum Beispiel eine Session drüber halten, wie man die Art eines Ortes aufgrund von Sensordaten eines Mobiltelefons erkennt. Also, ob das zu Hause oder beim Arbeiten ist. Big Brother's watching you. Perfekt. Mal machen wir kurz eine Vorstellungsrunde. Das hätte man am Anfang machen sollen. Ja, das hätte, ja. Hallo, ich bin der Marc. Meine drei Texte sind Netzpolitik, Podcasting und damit. Jetzt wird das dritte. Das ist auch ein Deck, damit. Damit ist gut. Ja, und mein Name ist Stefan und meine drei Tags wären eigentlich nicht viel zu viele, aber Open Science ist ganz klar Nummer eins. Geoinformatik, Foskis wäre das zweite und das dritte wäre so, ja, Data Analysis wird ganz gut reinpassen. Ja, so wie das etwa wird es dann halt mal 100. Genau. Man sieht schon, Marc und Stefan haben gecheatet. Man muss normalerweise also dazu sagen, also was an interessiert oder eine Session vorschlagen. Ja, eins von beiden. Ja, dann schaue ich was zu Netzpolitik und Podcasten vor. Ich mache einen Vortrag zur Open Knowledge Foundation. Wenn es mich interessiert. Ja. Ich werde wahrscheinlich über Lean Startups reden. Selbst. Mhm. Dann bin ich auch so Webcast-Session gesagt. Ja, das ist aber leider jetzt. Ja. Genau. Ich will fair bleiben, ja. Viel fair bleiben. Ja. Ja. Ja, das war, weil der Marc das vor mir so schlecht gemacht hat. Darum ja, play with on Marc. Ja. Ja. Wir üben das noch, wir haben noch zwei Wochen Zeit. Ja, das ist überarbeitet durch den ganzen Barcamp-Orga-Stress. Also alle, die das hören, ist Stress immer. Alle, die das hören, seht ihr, die Orga ist schon überfordert. Ihr braucht euch überhaupt keine Gedanken machen. Also. Ja, aber haben wir Uhrzeiten schon gesagt? Nein, wir haben die Termine gesagt, wie der Tag so ausschaut beim Barcamp. Im Groben, glaube ich, kann man sagen. Es gibt aber noch keine, ich weiß nicht, ob sie ganz fix sind. Also mit Vorsicht Freitag wird es am Nachmittag beginnen an der FH, damit natürlich jeder... Genau, also Freitag so Mittag, früher Nachmittag ist normal, also so die Zeit, wo das Barcamp ist. 2 Uhr vermutlich, 2 Uhr und 3 Uhr in der Richtung. Genau. Bis um normalerweise 5-6 dauern die Barcamps meistens und am Samstag und Sonntag beginnt es am Vormittag mit einem wunderbaren Frühstück, wo man gleich netzwerken kann. Auch Vertreter von Bürgermeister wird da sein. Genau, Samstag wird Politik wie die, die offizielle Eröffnung stattfinden. Aber ich meine das ernst, serious. Tut's nicht frühstücken. Geht's dort hin? Ja, das Frühstück ist Frühstück dort. Ihr könnt euch nirgendwo anders in Graz ein ähnliches Frühstück holen, was eine gleiche Qualität hat. Ja. Das zu dem Preis. Zu dem Preis, nämlich 0 Euro. Also wenn es was kosten würde, wäre es von der Qualität her. Genau. Also frühstücken während dem Barcamp tut man Barcamp, damit startet man den Tag und dann tut man total glücklich, zufrieden und erleuchtend in die Session. Ich glaube, wir haben auch ein Waffeleisen gehabt letztes Jahr, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Frische Waffeleisen, belgische Waffeln und so. Genau, alles da. So ein Schokobrunnen und Ananas und Melone und was ich immer. Dabo-Marmelade. Ja. Wir sind da wahrscheinlich das luxuriöseste Barcamp, ist in der aber es ist uns auch sehr wichtig, dass sich die Leute wohlfühlen dort. Genau. Ja. Weil wer Hunger hat, kann keine gute Session machen. Es ist doch möglich von dem her. Es ist möglich und vor allem, es ist ja auch wirklich ein guter Start, weil dann ist man recht ungezwungen, man redet einmal so man lernt sie kennen und das ist für Sessionplanung sicher nicht schlecht, weil dann treffen sie da vielleicht schon zwei und sagen, hey cool, das ist ein Thema, reden wir darüber und dann reden sie das gleich in einer Session oder so, also macht Sinn. Ja, nach dem Frühstück gibt es dann eben die Anmoderation, die Sessionplanung. Dann geht's los. Zwei Sessions oder drei Sessions wahrscheinlich mal, die jeweils so 45 Minuten circa dauern werden, glaube ich. 15 Minuten. Je nachdem. Ja, genau, das Frühstück ist so zwischen 9 und 10 meistens. Anmoderation. Und 10. Also wir werden so early mit den Sessions starten wahrscheinlich. Genau. Dann wird es Mittagspause geben. Ja. Dann geht es auch wieder kostenlos. Bis 17, 18 Uhr. Genau, nochmal Sessions. Und am Sonntag ist auch wieder Frühstück und Sessions geben. Was also prinzipiell der besten besuchte Tag ist eigentlich immer, also der Samstag ist so der Tag. Man muss natürlich nicht alle drei Tage kommen. Wir freuen uns, wenn jemand alle drei Tage da ist, aber die meisten Leute sind immer am Der Samstag ist bei den meisten Barcamps der klassische Tag, wo es so richtig Sonntag ist Ausklingen, Freitag, wie man sieht, wir starten am Nachmittag ein bisschen weniger Zeit, sind schon oft viele da, also Samstag ist der Haupttag. Also wenn ihr euch wirklich nur einen Tag aussuchen könnt, dann kommt es am Samstag. Ist es absolut. Wenn ihr mehrere habt, dann geht es alle drei. Ja, definitiv. Aber nicht nur zum Essen wird es dort geben, auch zum Trinken werden wir haben. Klar. Vor allem großartige Sponsoren, die dieses Jahr mit auf der Matte stehen, sind zum Beispiel Red Bull und Stiegl. Immer wichtig, der Samstag schließt meist mit einer Biersession. Genau, Der legendären Biersession. Ja, wo wir uns dann zusammensetzen und dann über bei einem kühlen Stiegl den Tag Revue passieren lassen und ein bisschen Feedback-Runde machen. Du hast heute das Stiegl-Kappel vergessen. Naja, wer sponsert, soll auch Lohn dann Nein, das war jetzt fest. Wir werden den Jochen einfach Genau, Jochen Henke ist im Henke, der Social immer Manager. Bei Stiegl eingeschleust ist, wie haben wir uns Genau, also wir haben jemanden... Der Social Media Manager bei Stiegl. Genau, also der Jochen war schon immer in der Grazer Barcamp-Community, hat euch mitorganisiert, gerade bei den ersten sehr intensiv. Und da haben wir die Bier-Sessions begonnen und dann haben wir diesen großen, genialen Plan gehabt, dass wir den Jochen sozusagen reinschmuggeln bei Stiegl, damit fix das Bier fließt für die Barcamp. Das war der Hauptgrund, der Jochen hat sich geopfert dafür. Und wir sind sehr ein schweres Opfer. Seitdem fährt er jedes Jahr nach Graz runter mit so einem großen Container und schließt da an der Pipeline direkt unten an der FH an. Frisch gezapft. Frisch gezapft, ja. Genau. Und dann noch schnell in Flaschen gefüllt und da, ja, aber gut. Okay, ja, aber es ist ein anderer wichtiger Sponsor für uns ist natürlich die FH Joanneum, die uns jedes Jahr, also das zweite Jahr jetzt in Folge mit der Location aushilft. Und die Beamer und alles super zur Verfügung steht. Also die ist immer sehr dahinter. Auch ein großes Danke an die FH Joanneum an dieser Stelle. Definitiv, ja. Ja, vielleicht so, weil wir bei der FH sind, jetzt zu den Räumlichkeiten vielleicht noch ein bisschen was. Wir, nicht, dass ich schon wieder rede drüber. Mag ich was sagen zum großen Aufenthaltsraum und die Campräume? Darf man sich was vorstellen? Wir haben einen großen zentralen Raum mal, den wir meinst du den Social Room nennen oder so, den einfach was, wo keine Session stattfinden, wo eben in der Früh Frühstück ist, die Sessionplanung stattfindet. Wir werden da Couches reinstellen, Sessel, da wird es jederzeit was zu trinken geben und zwischen den Buffets werden, glaube ich, auch Snacks dort stehen, jederzeit. Also wenn wer gerade mal keine Session findet, kann er sich einfach dort reinsetzen. Wir werden schauen, ein möglichst gutes WLAN auf die Beine zu stellen. damit auch alle online sind, tweeten können, auch online diskutieren können zu den Sessions. Das ist der Social Room, da wird es alles geben, was das Herz begehrt, wo man sich trifft, wo man Pause macht. Und dann werden wir da an der FH Seminarräume, klassische Räume, in denen wir die Sessions machen. Kann man sich so vorstellen wie ein größeres Klassenzimmer, dass wir das natürlich ein bisschen umbauen werden. Also wir wollen da natürlich keine Klassenzimmer-Atmosphäre drinnen haben, das wäre uns ein bisschen zu nicht Barcamp genug. Ja. Je nachdem, wie es die Session dann voraussetzt, wird man sie dann meistens aufbauen. Aber meistens ist es ein Sitzkreis, sage ich. Also so ein Frontalvortrag ist es meistens nicht. Genau. Ja. Und die haben wir zur Verfügung, das sind super ausschaut mit Beamer, mit Whiteboards. Das ist eigentlich auch selbst organisiert. Ja, mehr oder weniger. Der große Raum, also wir sind bei Informationsdesignern und das ist ein ziemlich cooler Raum, weil er insofern schon inspirierend hat. Hängen verschiedenste Sachen auf der Wand von Bildern, von denen Comic oder was auch immer die gemacht haben. Es wird Couches geben. Es ist auch ein wichtiger Teil, dass das Barcamp, also es gibt Leute, ich bin nicht ganz Anhänger der Bewegung, aber es gibt Leute, die sagen, das Beste an dem Barcamp sind die Pausen. Ja, da bin ich jetzt nicht ganz da. Und zwar, aber vielleicht der Grund dahinter ist, dass man nämlich in den Sessions doch sehr fokussiert ist und dann sind aber Leute aus allen möglichen Bereichen. Und in den Pausen gehen die zusammen in diesen total bequemen Raum und tun zusammen einen Kaffee gerade holen oder ein Bier oder so. Und dann durch Zufall redest halt mit der Person links neben dir, ja, die gleich ansteht. Und das ist wirklich spannend. Man trifft da immer wieder Leute, wo man da denkt, hey cool, das ist eine spannende Person oder da kann ich sogar direkt was brauchen oder auch nett, aber es ist einfach lustig, sich zu unterhalten. Und deswegen ist der Raum auch so gemütlich, weil man da manchmal hängen bleibt und wir haben da überhaupt nichts dagegen, wenn jemand dann einmal eine Session spritzt, es sei denn, er hat selbst gesagt, dass er sie haltet. Ja. Also, aber in allen anderen Fällen ist es ganz okay, dann einfach zu sagen, hey, jetzt rede mal mit der Person ein bisschen länger, setz mir auf die Couch und und die eine Idee, die wir zusammen haben, einmal so ausarbeiten, one-on-one, ja, warum nicht, ja. Machen wir Sessions dann einfach dort verlängert beim Café, ne, wenn wir sagen, oh, da hätte jetzt noch ein bisschen mehr drüber gehört. Also der Thema Raum ist auch ziemlich belebt, auch außerhalb der Sessions eigentlich immer. Also, ich kann es nur jedem empfehlen, ein großartiges Erlebnis und das ganze Barcamp, wenn es um Wissensaustausch geht und so weiter und wer zum ersten Mal dabei ist, kann natürlich ganz hinkommen, mal einfach mal einen kleinen Bereich mitmachen, einfach mal ein paar Tweets schreiben, ein paar Fragen stellen und ist so, wie bei mir passiert ist, wenn man dann das Jahr später kommt, dann macht man zwei Sessions und dann kommt man nicht mehr aus. Ja. Dann ist man im Barcamp-Ding drinnen. Irgendwann sitzt man dann im Orga-Team. Ja. So endet es meistens. Ja. Genau, ich glaube, es braucht eh ja immer ein bisschen Zeit, bis man das Konzept verstanden hat. Das ist eben... Ich weiß auch noch, wie ich das zum ersten Mal auf einem Barcamp war. Ich war auch ein bisschen, und man tastet ein bisschen ab, ist das jetzt wirklich so locker? Ist das jetzt wirklich so offen, wie die alle sagen, weil man es ja eigentlich nicht gewohnt ist, dass man so viel Freiraum hat. Und dass da gratis Catering, coole Leute, spannende Themen, irgendwie ist das fast wieder surreal stellenweise. Und man wartet vielleicht da öfters drauf, dass da nur irgendwann Haken gibt, aber. Und damit man das noch am dritten Tag reklamiert, es gibt keinen Haken und freut sich schon wieder aufs nächste Jahr. Ja, wirklich kein Haken in dem Fall. Und damit man das im Vorfeld in Zukunft ein bisschen besser rüberbringt, haben wir eben auch vor, dass wir ein bisschen eine Videocrew dazu haben, die das ein bisschen einfängt und dann so einen kurzen Clip macht dazu, dass man das einfach vorab mal anschauen kann, wie das dort genau passiert. Also, wenn man das ein bisschen in Live-Bildern sieht, wie cool das ist. Ja, und was heuer auch zum ersten Mal geben wird, ist eben Kinderbetreuung, was eine sehr, sehr tolle Sache ist. Ja. Wie das genau abläuft, wissen wir eigentlich noch nicht genau, weil die Personen noch nicht... Genau, also ein paar Anfragen haben wir schon. Wir würden uns freuen, dass eben Personen, die das gerne in Anspruch nehmen würden, sich eben bei uns per E-Mail melden, damit wir einfach schauen können, wie viel wir da braucht, was brauchen wir da für Räume. Und dass wir das einfach, einfach besser organisieren können im Moment. Wenn sich jetzt keiner meldet und dann einfach dort auftaucht mit den Kindern, wird es vielleicht ein bisschen problematisch werden. Also wenn man Kinderbetreuung in Anspruch nehmen möchte, müsste man sich schon vorher anmelden und Bescheid geben, bitte. Ja, genau. Wo kann man sich melden? An wen? Also das ist eine gute Frage. Die Eva Ulrich und die Monika Meurer sind dafür Ansprechpersonen. Da findet man entweder auf der Barcamp Graz-Seite, E-Mail-Adresse. Sie sammeln das aber mit jedem sozialen Kanal, mit dem man sich bei ihnen melden kann, zusammen. Das heißt, die Monika ist zum Beispiel eine sehr aktive Tweeterin. Das heißt, es wird, also wichtig ist, dass euch meldet. Das ist bei oder einfach nur in der Barcamp Graz Facebook-Gruppe reinschreiben. Genau, in der Barcamp Graz Facebook-Gruppe. Liken natürlich. Dann können wichtig. Sie ganz gemein über 123 People ihre Telefonnummer raussuchen und anrufen und spammen. Das habt ihr jetzt nicht von mir. Aber habt ihr Shownotes am Ende vom Podcast? Ja, also dann könnte man dort ja vielleicht Kontakt. Daten oder irgendwas, wo man halt die klassische Barcamp-Mail-Adresse, wo man hinschreibt, angeht natürlich nicht die der Person. Aber wie gesagt, wichtig wäre, melden bitte. Genau, ja. Aber ich finde das eine großartige Geschichte dieses Jahr. Ich meine, wir haben noch wenig Anmeldungen, aber ich glaube, wenn man das, man ist das auch nicht gewohnt, da ist auch so die Idee, ein Haken dahinter. Viele kommen, wir kennen schon einige Leute, die nicht weg können, weil sie ein Kind haben. Ja, es ist am Wochenende einfach und das ist das andere. Und dass man jetzt sagt, okay, da kriegt man einfach eine Betreuung, das ist eine super Option und... Definitiv, ja. Also kommt's auch mit Kind. Letztes Jahr hat es die Ausrede gegeben, es ist am Muttertag, also übers Muttertagswochenende gewesen, das Barcamp, das gibt es das ja auch nicht. Also dann haben wir Kinderbetreuung jetzt auch noch. Es ist kostenlos, also wer jetzt noch Ausrede findet, ist selber schuld. Ich hoffe, es kommen nicht zu viele. Warum das? So ab 1000 wird es ein bisschen eng, glaube ich. Ja, das ja, aber da haben wir mit der Luft, FA. Da haben wir noch Luft, da haben, oder? Da haben wir noch was? Okay. Ah. Okay, ja, dann streben wir mal die 500 an oder so. Ja, als Minimum ist das, glaube ich, ganz gut. Ja, haben wir sonst noch irgendwas? Also Räume, es gibt eben dann die Camps von alle im Normalfall die ganze Zeit einen eigenen Raum, der ist beschildert und so. Ist euch meistens, also das ist schon ein bisschen, also wir haben in Graz, sagen wir oft, sind die Luxus-Barcamps, ja, also wenn man sieht, gerade in der USA gibt es oft Barcamps, die haben, Essen kann man selbst mitbringen und das ist ein sehr spartanischer Raum, weil es ja darum geht, die Leute das selbst ausmachen, also was draus machen. Bei uns ist es schon so, dass wir uns ein bisschen mehr darum kümmern, was sehr nett ist, und deswegen gibt es euch meistens jemanden, der sein Camp moderiert und deswegen in dem Raum ist, und wenn man eine Präsentation mitgebracht hat, der sagt, okay, da kann man das raufspielen und sich auskennt. Das einfach beim Setup hilft zum Anfang. Beim Setup helfen und so weiter. Das heißt, da gibt es schon eine sehr gute Betreuung, ja. Das heißt, auch wenn man jetzt eine Präsentation hat und Angst hat, dass man die Technik nicht zum Laufen bringt, wir haben auch dafür Leute. Das ist keine Ausrede. Haben wir schon erwähnt, dass man unbedingt hinkommen sollte? Und dass es keine Ausrede gibt dieses Jahr? Ja, sag's doch mal. Okay, ja, es gibt natürlich keine Ausrede dieses Jahr, man sollte unbedingt hinkommen. Okay, ja, gut. Definitiv. Cool. Ja. Bin ich voll dafür. Ja, dann habe ich eigentlich nur mehr zwei Punkte. Und der eine ist eher klein, weil dann haben wir schon einige Male gesprochen. Aber so vielleicht ein bisschen einen Einblick in die Organisation zu geben. Spannend, ja. Okay. Jetzt wird's peinlich. Was steckt, welche Gruppe, welche Organisation steckt hinterm Barcamp Graz? Grundsätzlich so eine direkte Organisation hinterm Orga-Team gibt es noch nicht. Wir sind ein sehr loser Verband, einfach an Interessierten. Aber trotzdem müssen wir, da wir auch Sponsorgelder verwalten und so weiter, das irgendwie handeln. Deswegen gibt es den Verein Forum Business Management, genau, das ist richtig. Das Forum Business Management. Die helfen uns dabei und sind auch ein großer Bestandteil des Orga-Teams grundsätzlich natürlich, aber wir sind jetzt nicht irgendwie in einem Verein oder in einer großen, wir sind sehr lose. Es gibt für jedes der Camps auch zwei Verantwortliche, die das machen, wo wir einfach schauen, wenn es Orga-Treffen gibt, dass immer mindestens einer dort ist. Und es gibt natürlich auch einfach die Core-Members, die sich grundsätzlich um die Rahmenbedingungen kümmern. Und ja, man trifft sich so alle zwei Wochen, macht die nächsten Punkte fest, sucht nach Sponsoren, schreibt an, aber das Ganze ist relativ ungebunden und sehr einfach von der eigenen Motivation getrieben, dass so weitergeht. Also es gibt jetzt da keinen Chef oder so, der jetzt sagt, du musst jetzt das machen, du musst das machen. Das funktioniert halt gar nicht wahrscheinlich in der Struktur, sondern wir sind einfach alle, weil wir uns einfach dafür motivieren können und jeder weiß einfach, was zu tun ist. Wir haben dann einfach einen Google Docs, wo wir unsere To-Dos festhalten. Genau. So organisieren wir uns grundsätzlich. Also das ist vielleicht auch so wenig Organisation wie möglich. Halt. Eine 2 Minuten Mini-Session von mir, How to make your own camp at the next Barcamp. Ja. Okay, nice. Das läuft so, man kontaktiert die bisherigen Orga-Gruppen und sagt, man hätte eine Idee für Camp. Danach fragen wir meistens nach, ja, kriegst genug Leute für das Camp zusammen? Und wenn du sagst, ja, ich kann sicher zumindest an dem Wochenende ein paar Leute motivieren zu kommen, dann sagen wir normalerweise, ja, komm zu den Orga-Treffen und du kannst der Camp machen. Das ist einmal die Geschichte. Sobald du zu den Orga-Treffen kommst, wirst du überrascht damit, dass es ein paar Sachen mehr noch gibt zu machen. Und das ist vor allem, wir müssen Sponsorgelder organisieren, den Ort organisieren, T-Shirts drucken. T-Shirts und Designsachen machen. Pressearbeit. Und, Pressearbeit gibt's. Ja, und das ist, eigentlich war's das, aber das ist ziemlich viel, ja. Also, ums Catering kümmern, auch noch wichtiger, genau. So Sachen wie Getränke. Die Rahmenbedingungen so, ja. Eben klarstellen. Wir machen es aber so, dass alle, die sowieso ein Camp organisieren würden, in der Hinsicht, dass sie Leute einladen für ein Thema, da gewisse Aufgaben übernehmen. Da gibt es Google Docs, in die alle reinschauen, regelmäßige Treffen und dann sagt die Person, das mache ich, Sponsor kontaktieren und sich kümmern sollte sowieso jeder, weil es ist extrem wichtig für uns. Die sind meistens sehr, sehr campspezifisch. Für spezielle Sponsoren sind einfach interessant, zum Beispiel Mobile-Sponsoren interessiert halt das iCamp und so. Das ist natürlich cool, wenn du die das organisieren und anschreiben, ganz klar. Haben wir ein XP dieses Jahr bekommen, da sind wir auch ganz, ganz froh. Schicken auch ein paar Leute vorbei. Ich meine, die Idee ist ja dahinter auch, dass sie die Organisation relativ selbst organisiert. Also wenn man ein neues Camp hat, es gibt keine, man muss nichts tun, aber es ist natürlich immer gut, wenn die Leute, die das Camp mitnimmt, auch über Sponsoring sozusagen das T-Shirt und das Catering, also die Kosten sozusagen ein bisschen abgedeckt sind. Aber wenn man keine Sponsoren hat, kann man auch ein Camp machen. Das soll jetzt kein Hindernis sein, aber es sollte im Idealfall so jetzt ja alles ein bisschen selbst tragen. Das wäre so die Idee dahinter. Also für Camp machen muss man mal ein gutes Thema haben und Leute einladen können. Ja. Also das war wie gesagt der 2-Minuten-Talk, das war es ja schon. Es ist halt so, dass wir sind, es gibt keinen einen Chef des Barcamps, der sagt, du machst das, sondern es gibt Sachen, die sind zu tun und alle, die ein Camp machen, hoffen wir halt, dass wir da zusammenarbeiten und da ist es sicher auch, muss man ganz ehrlich sagen, nicht gleich verteilt im jetzigen Orga-Team. Da gibt es Leute, die mehr machen, Leute, die weniger machen. Die Leute sind dann aber meistens auch die dann vor Ort dann dafür, sie einfach nicht dafür motivieren können, dass sie dort aufbauen, dass sie dort die Leute einchecken mit den anderen Schulen und so weiter. Einfach dort dann das nachholen. Das ist kein Problem. Das ist auch definitiv nicht unfair innerhalb des Teams oder so. Genau, ja. Aber prinzipiell, wie kann man mitmachen? Weil ja, es ist ja so eine hohe Fluktuation auch an Personen. Ja, weil es halt. Es braucht doch einige Leute, die. Also es ist halt doch ein bisschen zeitintensiv, weil wann haben wir angefangen? Anfang Dezember, glaube ich, für das Barcamp. Und das zieht sich dann doch fast auch halbes Jahr. Und es ist halt nicht für jeden so leicht, dass halt die Zeit irgendwie vereint jedes Jahr, dass er eben mit dabei ist beim Orga-Team. Ich glaube drei, vier Monate ist Vorbereitung. Ja. Und dann noch. Und das sind halt, also zeitintensiv sind die Treffen, das Sponsoring ist sehr zeitintensiv. Das mit dem Design und so, also es ist jetzt nicht so wenig. Wie gesagt, aber wir sind auch nicht auch so klar, wenig Leute. Wir sind nicht so wenig Leute, ja. Wie gesagt, mitmachen, kontaktieren, die Orga. E-Mail, Facebook, was auch immer. Was auch immer. Es gibt immer ein Kick-Off-Treffen. Wenn man das versäumt, gibt es das erste Orga-Treffen oder so irgendwas. Das heißt, man findet sicher einen Zeitpunkt, wo man einsteigen kann. Und die Orga-Treffen sind auch offen, also da kann er jeder mitkommen, der sich einfach nur dafür interessiert, ohne dass er irgendwie sagt, er macht mit, dass er einfach nochmal einsetzen will und das hören will. Also genau. Ganz und dann, ja, das war's. Also. Und wir suchen im Prinzip auch immer Leute, die mithelfen. Wir freuen uns immer. Also auf jeden Fall. Es ist sehr wichtig, damit das am Laufen bleibt, dass auch immer wieder neue Leute dazukommen mit neuen Ideen. Genau, eben frischer Wind. So wie das Jahr, neue Leute, neue Camps. Genau. Ja. Und vielleicht einer der Zuhörer vielleicht hat die Idee für nächstes Jahr, für ein Camp, das absolut fällt noch. Und der sollte natürlich, wenn er das machen will, bei uns melden und dann kriegen wir das schon. Und auch wenn es das Camp schon gibt und ihr keine neue Idee habt, findet das Ganze cool und wollt mitarbeiten, wie gesagt, bitte, also auch, wir sind sowieso eher flach organisiert, da freut sich jeder, wenn einer Also wenn jemand noch einen dabei hat, der beim iCamp hilft oder der beim Startcamp hilft, Leute zu kontaktieren oder genau. So, da einfach dabei sein. Also wir sind gern eine Gruppe an Leuten, die irgendwas machen. In dem Fall Barcamp. Ja, gibt's. Ja, gut. Gibt's sonst zur Organisation noch was, was erwähnenswert wäre? Also Ehrenamt ist, das glaube ich, auch... Mit wenig Arbeit war natürlich nicht ich nichts. Gemeint. Also, und so viel Arbeit ist dann auch nicht. Also, ja, wie schon gesagt, es verteilt sich schon über die Leute. Also. Ja. Es ist ein bisschen was zu tun, aber es ist auch immer sehr lustig, weil man nette Leute kennenlernt. Ja. Also dieses Jahr haben wir die Meetings, finde ich, von der Zeit her viel besser zusammengebracht. Also, dass sie so nach eineinhalb Stunden wirklich aus sind, was für die ganze Sache zu organisieren eine gute Zeit ist. Also ich finde, letztes Jahr haben wir da oft länger diskutiert. Ja, teuer durch das, dass die Örtlichkeit schon fix fertig war. Stimmt, war das auch, sehr stimmt, ja, das war immer ein großer Teil, eine Veranstaltungsstätte zu finden. Und weil es war ja nicht immer an der FH, sondern jetzt dieses und das Jahr davor. Und davor war es einmal ein Kongress, glaube ich sogar. Genau. Ja, also davor war es so, dass wir waren immer im Rahmen vom Designmonat, von der CIS, die auch sie unterstützt uns trotzdem. Also ich danke dafür. Danke dafür. Und die CIS hat, weil es im Design am Monat war, immer eine Location zur Verfügung gestellt. Also dafür auch wirklich großes Dank. Großen Dank, jetzt haben wir es, ja. Die Geschichte war aber, da hat man dann ein paar Optionen von der CIS gegeben. Und das war dann manchmal so, dass es, da hat man austesten müssen, ob WLAN, Infrastruktur, oder ob das Barcamp fähig wirklich ist. Genügend Räume für Räume. Räume groß genug. Das heißt, es war immer sehr viel Zusatzaufwand, der allerdings sich wieder ausgezahlt hat. Also im ersten Jahr 2010 war man im Wilden Mann. Das war quasi im Museum das Barcamp und das war eine unglaublich coole Atmosphäre. Ja, also das muss man schon sagen. Ja. Ja. Aber eben, das war weniger. Dafür, was ich lustiger gefunden habe, letztes Jahr sind wir öfters noch auf ein Bier gegangen. Nach die Treffen und das habe ich auch sehr, sehr... Ja, das stimmt allerdings. Das ist heuer nicht so, aber da gibt es ja keine so lässige Speise. Der Marc schaut mich so vorwurfsvoll an. Ja. Ja, also die Information am Rande, ich bin normalerweise auch gern bei Bier dabei, aber ich mache gerade eine Diät, wo ich gerade nicht darf und jetzt schaut er mir so vorwurfsvoll an. Nächstes Jahr darf ich wieder. Nächstes Jahr. Ja, okay. Nächstes Jahr. Also nächstes Jahr schauen wir wieder, dass es Bier nach dem Treffen gibt. Genau, also. Aber dafür haben wir die großartige Biersession. Ja. Wo wir alles nachholen werden sowieso. Mit den Besuchern. Und das hält sich aber trotzdem alles im Rahmen. Normalerweise. Aber es hat auch Vorteile, wenn man im Orga-Team ist. Weil man darf zum Beispiel Gast im großartigen Urstrom-Podcast sein. Ja, also, jeder, der mal Gast sein möchte. Absolut. Ja. Ja. Ja. Ich wäre auch gerne mal zu Gast. Irgendwann machen wir wir interviewen uns gegenseitig oder wir interviewen uns selbst. Das ist so. Jeder allein für sich. Jeder selbst ist natürlich noch cooler, ja. Ja. Ja. Das kommt aber egal. Vom Spiegel sitzen. Mit Weinen und Lachen. Ja, ja. Marc. Ja. Jetzt wird es mir wieder zum Weinen, glaube ich. Nein, ich habe noch zwei Punkte. Hast du noch was? Was hast du noch? Ja, vor zwei Punkten schon nur mehr zwei Punkte. Ja, das habe ich erst für eine Erinnerung. Der erste Punkt war Orga, internes. Okay. Und wie kann man mitmachen? Und der zweite Punkt war, wie kann man sonst noch mitmachen am Barcamp und klar besuchen? Ja. Aber ja, gibt ja auch die Regel, du blaust auf dem Barcamp. Ja, also das Ganze war ja so. Das auf Google Plus, weiß ich nicht. Wie gesagt, wie sie das Barcamp geöffnet haben, haben sie ein bisschen sie überlegt, da, es kann jeder kommen, ja. Aber Jetzt hast du mich ausgepackt. Also es kann jeder kommen, aber es soll ein paar Regeln geben, warum er kommt. Ja. Und aus einem unglaublich coolen Humor, ich stehe auf Trash-Filme jetzt, haben sie den, das Car-Trash-Film aber die Regeln des Fight Clubs hergenommen und parodiert ein bisschen. Ja. Und deswegen ist die erste Regel, you do talk about Barcamp. Ja. Die anderen Regeln muss also, ich immer nachschauen. Also beim Fight Club, you do not talk genau, about Fight Club. Genau, you do not talk about Fight Club und you do talk about. Und es gibt gleich viele Regeln und die anderen, also kann ich also Regeln sagen, im Sinne von ja, lustigen genau, ja, Abwandlungen. Abwandlungen, Hinweisen ja, oder Infos. Und generell ist es halt, dass man sich aktiv einbringt, dass man eben, das was du angesprochen hast, nicht nur eine Session haltet beim ersten Mal, sondern dass man drüber twittert, drüber bloggt, das Wort nach außen, also auch wenn ihr nett organisiert, es ist euch echt wirklich niemand böse, wenn ihr auf eurem Blog schreibt, wie toll das Ganze war. Wir sind sicher, dass es toll war, weil wenn's es nur einfach Tweet so ist. Ist. Wenn ihr nur tweetet, ihr dürft euch eure Oma anrufen und erzählen, das war gerade super. Mhm. Das die ist wird der sicher Scheiß. Genau, voll interessieren. Oma. Genau, ja. Also jegliche Form der Kommunikation, die vollkommen unabgesprochen mit uns ist, ist auch okay. Wir kriegen es eh mit, weil wir haben ein paar Leute, die Datenanalysen machen. Genau. Nein, das war jetzt... Ja, eben, viel schreiben darüber, viel reden darüber. Und viel vorbeikommen. Genau, Leute genau mitnehmen. So und Leute mitnehmen. Ein, zwei Freunde mal mitnehmen, das genau funktioniert das. Und wenn die dann so skeptisch schauen und sagen, ah, ich weiß nicht, das klingt irgendwie so, denke ich, es gibt keine Ausrede dieses Jahr. Ja. Genau, gerade das haben Eintritt. Wir schon geklärt, keine Ausrede. Das Ganze läuft so, unbedingt dass hinkommen. Ihr nehmt immer zwei Freunde mit und sagt denen, sie müssen zwei andere Freunde mitnehmen, damit kriegen wir die gesamte Weltpopulation. Wollen wir das? Okay, das wollen wir vielleicht nicht. Also wieder, wir versuchen schon Leute zu Themen zu laden. Also ihr merkt schon, das Barcamp ist definitiv nicht irgendeine trockene Vortragsgesellschaft oder irgend sowas, sondern es ist auch durchaus lustige, interaktive Veranstaltung einfach, was einfach genau nur darum geht, sie kennenzulernen, Wissen zu teilen und einfach schlauer rauszugehen, als man reingekommen ist. Denn Wissen ist teilbar. Genau. Das ist ein großes Motto. Wissen ist teilbar. Wissen ist das Einzige, was mehr wird, wenn man es teilt. Oh, das ist schön. Das ist ökonomisch sehr interessant, ja. Mhm. Ja. Ja, haben wir. Also ich bin's. Ich bin durch. Bist ich bin durch. Ich werde dort sein. Aber nur kurz, oder länger? Ja, schon länger. Ich frage mich, ob ich wieder heimgehe. Eher. So. Genau. Gibt es schon Abendprogramm für wegen Heimgehen? Ja, Abendprogramm wird es von Samstag auf Sonntag. Ja, wir versuchen ein bisschen was auf die Beine zu stellen. Also eben die Biersession wird ein bisschen übergehen und ein bisschen Musik wird laufen. Es wird sehr, sehr gemütlich. Also es wird jetzt keine große Party mit Auflegerei oder irgend sowas sein, sondern irgendwie vielleicht ein paar Visuals an die Wand knallen mit den zig Beamern, die herumstehen und ein bisschen Musik im Hintergrund und einfach ein bisschen quatschen über die Themen und über das, was den Tag abgelaufen ist und was hat die Leute interessiert, aber sehr, sehr locker und sehr familiär eigentlich auch irgendwie so der Abend ausklang. Ja, und es wird auch ein bisschen was zu trinken geben. Also verdurschen wird man auch nicht und da sieht man eh, wo der Abend hingeht. Mhm. Ja, sonst... Oh. Von den Gästen noch? Die haben die Gäste noch was. Haben die Gäste noch was? Also, kommt. Es gibt keine Ausrede. Es ist kostenlos. Es ist kompletten 3 Tage. Kostenlos mit Kinderbetreuung. Und ihr könnt zu euren Sachen, die euch das Herz begehren, Fragen stellen und Input holen. Und ihr könnt auch noch total toll zeigen, was ihr drauf habt, indem es anderen erklärt, was ihr Herz begehrt, wie ich immer. Und es ist total spannend und total energetische Tage. Und dieses Mal, wenn ihr was umsetzen wollt, hättet ihr sogar die Werkstatt zur Verfügung, direkt vor Ort dann gleich ein Projekt zu starten. Ihr habt mit dem Startcamp auch Leute, die das dahin sich die Expertise haben. Wir haben lauter Experten für IT, für Politik, für Informationen. Es gibt keine Ausrede. Ja. Also auf barcamp-graz.at auf jetzt anmelden klicken, Formular ausfüllen und abschicken. Und wer es sich zutraut, gleich ins Wiki gehen und dort selbst eintragen. Da nehmt es uns ein bisschen Arbeit ab. Genau. Ja. Das war ja. Super. Jeder ist willkommen. Und jede. Ja, ja natürlich. Ja. Und jeder. Jeder. Da muss ich kurz sagen, alle Altersgruppen. Ich selbst bin da, ja. Muss mir da oft an den Krawattel reißen. Ich finde super, wie toll du genderst immer, Stefan. Du denkst echt immer dran. Ja, also. Ja, das hat eher zeitlang gedauert. Also. Aber es ist da. Ja. Ja. Ja, und also von mir aus ist das nicht absichtlich für alle. Also ich mache zwar manchmal Witze drüber, aber an sich versuche ich schon zu gendern. Wir können ja beim Barcamp drüber reden. Wir können ja durchaus eine Session machen. Ja. Ah, das sind dann immer spannende. Also wenn es da so Session gibt. Ja. Post-Gender sind auch super spannende Themen. Politik ja. Wäre perfekt zum Beispiel. Vielleicht gibt es ja Leute, die zu den Themen... sich auskennen, Podcast hören und vorbeikommen wollen. Und das sieht man jetzt, das war jetzt eine Gruppe, die vielleicht, wenn sie das, die sie das anhört, die sie am Anfang nicht so in dem Barcamp gesehen hat. Aber das wäre total toll. Wenn ihr so was habt, das ist ein Thema, das kann man da hingehen, hintragen, man kann quasi selbst einfach mit seinen Ideen kommen, drüber diskutieren und das wird sicher ein spannender Tag werden. Ja. Absolut. Definitiv. Schön, es wird schön, es wird großartig. Sollen wir vielleicht nochmal sagen, 26. bis 28. Genau, genau. FA Joanneum, blaues Gebäude. Freitag am frühen Nachmittag und sonst der ganze Tag. Samstag. Einfach auf barcamp-graz schauen. Mhm. Samstag. AT schauen. Wir sind auch auf Twitter mit genau. Alle, BC Graz. Und BC Graz. Und auf Facebook. Es gibt den. Gibt es die Barcamp Graz? Seite, Gruppe, Seite. Ja. Ja. Es gibt einen für Twitter den Hashtag, BCG13. Genau. Die werden schon alle gesammelt zur Netzwerkanalyse. Muss ich aufpassen, was ich jetzt schreibe. Ja. Das sind so. Wir werden schwer. Natürlich nicht anonymisieren, Public Blaming und die Visuals so machen, dass, dass jeder was davon hat. Leicht mit Fingerprints verbinden und Strafregisterauszug auch gleich mitliefern. Also Post-Privacy. Haben wir schon gesagt, es gibt Leute, die sich mit Datenanalysen auskennen. Ja, das gibt es auch vor Ort. Ja, don't be scary. Ja, sorry, das war, also ich bin sarkastisch, das müsst man verstehen, das bin ich grundsätzlich, das wird natürlich nicht gemacht. Also das ist jetzt keine Ausrede. Ich glaube, wir haben es, oder? Definitiv, also ich bin durch. Aber sowas von. Also ich sage danke fürs Einladen. Ja, danke fürs Vorbeikommen. Danke fürs zum Lachen bringen und vorbeikommen. Ja. Und danke fürs Zuhören natürlich. Und den Spirit für 2 Wochen jetzt aufrechthalten und ein paar Kinder so ist es weiter. Ja. Es gibt und keine Ausrede. Und wir freuen uns auch schon, dich ohne Ausrede dort zu treffen. Sehr gut, dann beenden wir es hier. Genau. Ja, wenn sich noch was tut, wir haben, wie gesagt, wir haben unseren Twitter-Account, @bcgraz. Es gibt unsere wunderschöne Seite, barcamp-graz.at, wo alle Infos gesammelt sind und hübsch aufbereitet sind. Und wenn sich kurzfristig was ändert, gibt es immer noch das Wiki auf barcamp.at. Da einfach nach Barcamp Graz 2013 suchen und da ist nochmal alles aufgelistet, was man wissen muss. Sagst du wunderschön, okay. Und mein Jürgen einmal dank von Les Avignon, der die Seite ursprünglich designt. Genau. Jürgen Genser. Ja, und ich übernehme dann noch die Abmoderation von Seiten vom Urstrom. Ja, es gibt nicht viel zu sagen. Barcamp Graz war Thema heute in der 5. Folge und die steht natürlich wieder unter Creative Commons zur Verfügung. Und ja, die nächste Folge ist schon geplant, sollte bald kommen. Geht Schlag auf Schlag bei uns jetzt. Jetzt ist absolutes Podcast-Monat. Ja, und stay tuned und bis zum nächsten Mal. Anna. es doch nicht. Ich glaube, wir müssen jetzt Schluss machen. Das war's eigentlich schon, ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Ciao.